Halleluja. Jemand hat auch Jesus gerade jetzt konkret gebeten und du hast grauen Star in den Augen. Und ich weiß nicht, vielleicht ist es auch nicht diagnostiziert. Moment. Und es ist so, dass du einen Schleier vor den Augen hast aktuell. Und du hast ihn gerade jetzt gebeten, dass Jesus diesen Schleier wegnimmt. Wen betrifft es? Du hast ihn gerade jetzt gebeten, dass Jesus deinen Schleier wegnimmt, okay? Halleluja. Du hast jetzt einen Schleier vor den Augen? Auf beiden Augen? Du auch? Okay, komm her. Schließ deine Augen. In dem Namen Jesus. Pass auf, ich lege euch beiden die Hände auf die Augen. Und wenn ich gebetet habe, dann werde ich die Hand wegnehmen und dann möchte ich, dass ihr ganz schnell ins Licht schaut, weil dann werdet ihr sehen, dass der Schleier verschwunden ist. Okay? In Jesu Namen. Danke, Vater. Danke, Jesus. Du hast diese Bitte gehört. Sie hat dich konkret gebeten. Er hat dich konkret gebeten, Herr, diesen Schleier wegzunehmen. Und in dem Namen Jesus befehle ich jetzt diesen Augen, dass sie normal sehen, diesen grauen Star zu verschwinden, diese Linsentrübung jetzt zu verschwinden. In dem Namen Jesu Christi und diesen Schleier jetzt wegzugehen. In Jesu Namen. In Jesu Namen. In Jesu Namen. In Jesu Namen. In Jesu Namen. In Jesu Namen. In Jesu Namen. In Jesu Namen. In Jesu Namen. In Jesu Namen. In Jesu Namen. Jetzt pass auf, hier. Ich nehme jetzt gleich die Hand weg und dann schaust du einfach ganz schnell ins Licht und du wirst sehen, dass der Schleier verschwunden ist. Okay? In Jesu Namen. Komplett freie Sicht in Jesu Namen. Jetzt. Halleluja. Schau ins Licht. Schau ins Licht. Ist der Schleier weg? Ist es klarer? Ist er ganz weg schon? Aber ist klarer geworden? Okay, dann sage ich nochmal, in Jesu Namen komplett weg. In Jesu Namen ist schon klarer geworden. Und bei dir hier wird es jetzt gleich so sein. Ich nehme die Hand weg und du schaust ins Licht. Die Kraft Gottes macht deine Augen neu in Jesu Namen. Jetzt durch die Kraft des Heiligen Geistes völlig klare Sicht in Jesu Christi Name. Halleluja. Oh, schau nochmal. Jetzt ist klar. Halleluja. Preist den Herrn. Danke, Jesus. So, und bei dir? Ich zähle bis drei und dann schaust du ins Licht. 1, 2, 3. Ja, wie ist es jetzt? Gott ist nur in einem Auge. Okay, schau, Jesus, ist klar. Ja? Das ist fast blind, aber das ist nicht grauer Star, oder was? Okay. Wie ist es denn jetzt mit dem Schleier? Wenn du jetzt schaust, ist es jetzt klarer insgesamt? Ist noch nicht? Okay, ein klein bisschen besser. Okay, danke Jesus. Ah, danke. Ah, danke Herr. Da ist noch was anderes mit diesem Auge. Es ist nicht nur grauer Star, aber es sagt, er hat nur 10% Sehfähigkeit. Vater, in dem Namen Jesu Christi befehle ich jetzt, Herr, dieser Wurzel, Herr, dieser Augenkrankheit, was auch immer das bewirkt, dass diese Sehfähigkeit so zurückgegangen ist, in dem Namen Jesu Christi, Herr, dass es jetzt rausgeht durch die Kraft des Heiligen Geistes. Jeder blindmachende Geist kommt raus aus diesem Auge jetzt in Jesu Christi Namen. Jetzt. Oh, Jesus. Okay, jetzt schaust du nochmal ins Licht. Achtung. Gut, mit diesem Auge, das siehst du normal, oder? Das lässt man mal, da ist es klar. Okay, so, in Jesu Namen, geh jetzt auf das andere Auge und dann sagst du, was sich verändert hat, okay? In Jesu Namen, Amen. Danke, Jesus. Wie ist es jetzt? Okay. Ein Sehsturz war das. Okay. Danke, Jesus, was anderes. Ich wusste, es ist nicht grauer Star. Danke, Jesus. Was auch immer das ist, ich weiß überhaupt nicht, was ein Sehsturz ist, aber ich sage in dem Namen Jesus, Herr, dieses Auge kommt in die Ordnung Gottes. In Jesu Christi Namen. In Jesu Christi Namen. In Jesu Christi Namen. Zu 100%. Zu 100%. In Jesu Christi Namen. Danke, Vater. Danke, Vater. Danke, Vater. Danke, Vater. Danke, Vater. Seid ihr alle wegen Augen gekommen? Seid ihr alle wegen grauen Star gekommen? Alle wegen Schleier? Halleluja. Okay, pass auf, wenn du wegen grauem Star gekommen bist, dann leg einfach deine Hand auf die Augen. Leg deine Hand auf die Augen. Leg deine Hand auf die Augen. Leg einfach deine Hand auf die Augen. Wenn du deswegen gekommen bist, wenn du wegen was anderem gekommen bist, dann ist jetzt nicht deine Zeit. Okay, leg einfach deine Hand auf die Augen. In Jesu Namen befehle ich diesen Augen jetzt klar zu sehen durch die Kraft des Heiligen Geistes. In Jesu Namen. Jetzt. In Jesu Namen. In Jesu Namen. In Jesu Namen. Halleluja. Schau ins Licht. Schau ins Licht. Wie ist es jetzt? Ha? Klarer. Halleluja, wie ist es bei dir? Dich blendet das Licht. Und es war, wie war, was war vor? Siehst du klar? Okay, wie ist es bei dir? Ja, auch besser geworden, klarer geworden. Halleluja, danke Jesus. Was? Nee, nein, jetzt kein Gespräch. Halleluja, danke Jesus. Lass uns Jesus die Ehre geben. Halleluja, danke Jesus. Danke Jesus. Danke Jesus. Danke Jesus. Danke Jesus. Danke Jesus. Danke Jesus. Danke Jesus. Danke Jesus. Lass uns ihm die Ehre geben. Herrlich ist sein Name. Herrlich ist sein Name in der Welt. Und du hast es auch Jesus hingelegt und du hast ihn gebeten, dass er dich heilt. Und ich glaube, das ist ein Mann und du hast Probleme beim Laufen. Und unter anderem hat es auch mit der Hüfte zu tun. Und du hast Probleme beim Laufen. Du kannst schon laufen, aber nicht gut. Und Jesus, du hast es gerade jetzt Jesus hingelegt und Jesus möchte dich heilen. Wenn dich das betrifft, komm einfach ganz schnell nach vorne. Wenn dich das betrifft, komm einfach hierher. Halleluja. Jemand anders hat Jesus gebeten wegen einer Autoimmunkrankheit. Eine Autoimmunkrankheit, die Dinge in deinem Körper zerstört, wo das Immunsystem Dinge in deinem Körper zerstört, die sie eigentlich nicht zerstören sollte. Wenn dich das betrifft, du hast es gerade jetzt Jesus hingelegt. Das ist die Voraussetzung. Ich spreche nur zu denen, die das Jesus gerade hingelegt haben. Komm nicht nach vorne, wenn du ihn gerade nicht gebeten hast. Weil du kommst nicht zu mir, sondern du kommst zu Jesus. Wenn du Jesus gerade gebeten hattest, wegen dieser Autoimmunkrankheit, dann reagiert er auf deine Bitte jetzt. Wenn du ihn gerade gebeten hast, wegen diesem Laufproblem, dann reagiert er auf deine Bitte. Wenn du ihn deswegen nicht gebeten hast, egal ob es dich betrifft, das ist jetzt nicht dein Moment. Wir werden später auch für dich beten, aber das ist jetzt nicht dein Moment. Sondern das ist der Moment, wo Jesus den Menschen dient, die gerade jetzt im Lobpreis spezifisch diese Sache ihm hingelegt haben. Okay? Halleluja. Was hast du ihm hingelegt? Du kannst nicht laufen, du bist aber eine Frau. Ich hatte gesagt, ein Mann. Okay, aber Gott heilt dich trotzdem. Amen, er mag auch Frauen. Halleluja. Okay, pass auf. Wolfgang, kommst du mal kurz her, lass ihn mal die Beine auswachsen. Lass ihn mal die Beine auswachsen. Und dann lass ihn laufen, okay? Halleluja. Bei dir? Bitte? MS. Okay, hattest du es ihm gerade hingelegt? Okay. Okay, ich weiß nicht, auf welches Wort der Erkenntnis reagierst du? Einmal, du hast einfach MS. Okay, ich segne dich einfach in Jesu Namen. Oh, danke Jesus. Halleluja. Irgendwas? Du bist wegen dieser Autoimmunkrankheit gekommen. Okay, oder ist MS auch eine Autoimmunkrankheit? Ich weiß es nicht. Danke Jesus. Danke Jesus für deine Kraft, Herr. Danke, Vater, in Jesu Namen, Herr. Ich befehle diesem Immunsystem, jetzt in die Ordnung Gottes zu kommen, durch die Kraft des Heiligen Geistes. In Jesu Namen, in Jesu Namen, in Jesu Namen, in Jesu Namen. Halleluja, Halleluja. Du hattest Probleme mit der Hüfte und mit dem Laufen. Ja, pass auf, darf ich meine Hände auf deine Hüftgelenke legen kurz? Sei mal ganz locker, lass mal die Hände los. Danke, Jesus, dass du jetzt dieser Not begegnest. Oh, Jesus, Jesus, Jesus, Jesus, Jesus. Danke, Vater, für dein kreatives Wunder, das du gerade jetzt tust. An ihren Hüften, Herr, und auch an ihren Beinen, in dem Namen Jesus. Danke, Vater. Danke, Vater. Danke, Vater. Danke, Vater. Danke, Vater. Danke, Vater. Danke, Vater, für normale Bewegungsfähigkeit. Danke, Vater. Danke, Vater. Danke, Vater. Danke, Vater. Danke, Vater. Oh, danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Halleluja. Wow, da ist die Kraft Gottes ist voll auf hier. Die Kraft Gottes ist voll auf hier. Oh, Halleluja, danke Jesus. Danke Jesus, danke Jesus, danke Jesus, danke Jesus, danke Jesus. Danke Jesus, danke Jesus. Können wir es immer hochholen? Halleluja, danke Jesus. Vorsicht da, das ist wegen dem Gips. Halleluja, danke Jesus. Wie fühlt sich das an? Wie fühlt sich das an? Wie fühlst du dich? Wie lange bist du denn nicht mehr gerannt? Seit 10 Jahren bist du nicht mehr gerannt. Und wie war es mit dem Laufen? Du konntest du ohne Gehhilfe laufen oder nur mit Gehhilfe? Nur sehr schwer ohne Gehhilfe. Und was spürst du? Die Kraft Gottes ist auf dir. Ha? Du bist leichter. Pass mal auf, lass uns mal ein bisschen laufen. Lass uns mal ein bisschen laufen, come on. Komm, lass uns mal ein bisschen laufen. Komm, lass uns mal ein bisschen laufen. Komm, lass uns mal ein bisschen laufen. Halleluja. Komm, lass uns mal ein bisschen schneller laufen. Komm, Halleluja. Wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow. Sie ist seit 10 Jahren nicht mehr gerannt. Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Und nochmal, komm. Weißt du, schön ist? Come on. Jesus. Halleluja. Halleluja, Halleluja, Halleluja. Jetzt sag nochmal, bevor du völlig außer Atem bist, wie lange konntest du das nicht mehr tun, was du jetzt gerade gemacht hast? 10 Jahre lang. Seit 10 Jahren konntest du das nicht mehr tun. Halleluja. Und wie fühlt sich das an? Keine Schmerzen? Nein. Keine Schmerzen, Halleluja, danke Jesus. 10 Jahre lang konntest du das nicht machen. Was war die Ursache genau gewesen? Was war die Ursache? Was hat die Ärzte festgestellt? Was war die Ursache? Sie wussten es nicht. Aber mit der Hüfte. Du hattest was für eine Hüfte? Mit der Hüfte, ja, und mit meiner Wirbelsäule. Hüfte und Wirbelsäule. Ja. Wow. Und du konntest 10 Jahre nicht rennen. Hattest du Schmerzen auch? Ja. Immer Schmerzen, immer Schmerzen. Und jetzt? Nein. Jetzt hast du keine mehr. Halleluja. Danke, Jesus. Amen. Wow. Halleluja. Wow. Lass uns Jesus Ehre geben. Halleluja. Komm, lass uns ihm singen. Herrlich sei dein Name. Wow, wow, ha? Halleluja. Halleluja, sagt sie. Wow, danke, Jesus. Komm, streck dich einfach mal aus in seiner Gegenwart, wenn du hier im Raum bist und du hast Jesus konkret um was gebeten. Jesus begegnet deiner Not. Jesus begegnet deiner Not gerade jetzt. Streck deine Hände aus. Du brauchst nicht meine Berührung, du brauchst auch nicht meine Handauflegung, sondern du brauchst die Begegnung mit ihm. Halleluja, danke, Jesus. Danke, Jesus. Pass mal auf. Ich sag grad, war das hier ein Bruch in deinem Arm? Es war ein Bruch. Aber guck mal, ich hatte mir aufgeschrieben vor dem Gottesdienst, dass jemand da sein wird mit einem Bruch und dass dieser Bruch noch nicht ganz geheilt ist. Da war ein Bruch und der ist noch nicht ganz geheilt. Hast du noch Schmerzen da drin? Ja. Ja? Er möchte das heilen. Er hat es mir schon vorher gesagt. Deswegen, als ich gerade das Ding gesehen habe, dachte ich, das muss heute weg, in Jesu Namen. Danke, Vater. Lass mal ganz locker. Wo war es gebrochen? Da unten, oder? Hier unten. Vater, wie lange ist es her? 6 Wochen. Und du hast immer noch Schmerzen. Vater, in dem Namen Jesus danke ich dir, Herr, dass du der beste Arzt bist, Herr. Und Ärzte sagen vielleicht, es dauert so und so lang, Herr. Aber was medizinisch so und so lang dauert, Herr, das kannst du in einer Sekunde machen, Herr. Und Vater, so befehle ich jetzt in dem Namen Jesus, diesen Knochen in die Ordnung Gottes zu kommen, in die vollständige Ordnung Gottes, in dem Namen Jesus, so wie es wäre, wie wenn es diesen Bruch niemals gegeben hätte, Herr. In Jesu Namen, ich befehle diesen Schmerzen jetzt, dieses Gelenk zu verlassen und ich setze normale Bewegungsfähigkeit frei, Herr. Und wenn das nächste Mal der Arzt untersucht, sagt er, wie kann das sein? Es ist ja alles perfekt. In Jesu Namen, jetzt durch die Kraft des Heiligen Geistes. Halleluja. Bewegst mal ein bisschen. Bewegst mal ein bisschen. Wie ist es denn? Ha? Spürst du noch Schmerzen da? Nein. Nein, keine Schmerzen mehr. Halleluja. Sie ist völlig überwältigt. Sie kann jetzt nicht mehr. Halleluja. Danke, Jesus. Oh, streck deine Hände aus in seine Gegenwart. Das ist Jesus. Er ist hier. Oh, er ist hier. Er ist hier. Er ist hier. Danke, Jesus. Herrlich sei. Danke, Jesus. Oh, wir danken dir, Herr. Oh, schön. Einige hier sind und du hast gerade vorher, als wir Jesus zusammen begegnet sind, du hast nicht für dich selber gebetet, sondern du hast für jemand anders gebetet, jemand, der vielleicht gar nicht hier ist. Und weißt du, Jesus ist der Herr außer Raum und Zeit. Und er kann durch dich, der du hier bist, einer Person begegnen, die nicht hier ist. Wenn dich das betrifft, streck einfach mal deine Hände aus, weil er möchte auch dir mit seiner Kraft dienen. Er möchte auch dir mit seiner Kraft dienen. Er möchte auch dir mit seiner Kraft dienen. Halleluja. Danke, Jesus. Durch diesen Kontaktpunkt, Herr, dieser kostbaren Tochter Gottes, Herr, fließt es jetzt, Herr, zu der Person, für die sie gebetet hat, in Jesu Namen. Oh, Jesus. Oh, Jesus. Yes, Lord. Oh, Jesus. Jesus. Oh, jeder Tumor löst sich auf, Herr. Alles, was nicht in den Körper hineingehört, löst sich auf durch die Kraft des Heiligen Geistes in Jesu Namen. Außer Raum und Zeit in Jesu Christi Namen. In Jesu Christi Namen. Jetzt durch die Kraft des Heiligen Geistes. Oh, Kraft Gottes hinein, Herr, in diesen Körper, Herr. Heilung hinein in diesen Körper, Herr. In Jesu Namen. Oh, in Jesu Namen. Oh, in Jesu Namen. Danke, Herr. Danke, er ist der Herr. Er ist der Herr. Er ist der Herr. Halleluja. Er berührt, wo immer die Not ist. Er berührt, wo immer die Not ist. Oh, Jesus. Und gleichzeitig gibt er dir, weißt du, wenn du für andere betest, gibt er dir eine Zuteilung der Kraft. Ja, Hiob betete für seine Freunde und er hat Gott ihn mit doppelter Portion gesegnet dessen, was er hatte. Halleluja. In Jesu Namen. In Jesu Namen. Danke, Vater. Danke, Vater. Danke, Vater. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Halleluja. Ja, lass uns ihm die Ehre geben. Halleluja. Er ist hier. Oh, er ist hier. Er ist hier. Danke, Jesus. Oh, Jesus. Touch. Carabasanda kamando do do do do do do do do do do do do do. Oh, jemand hat gebetet für seine Tochter. Okay, du, ja. Halleluja. Danke, Jesus, dass es jetzt auf deine Tochter kommt. In Jesu Namen. Durch diesen Kontaktpunkt, Herr. Herr, dass du die Tochter anrührst jetzt durch die Kraft des Heiligen Geistes. Die ganze Familie, Herr. In Jesu Namen. Danke, Vater. Oh, danke, Vater. Halleluja. Halleluja, Jesus. Halleluja, Jesus. Halleluja, Jesus. Halleluja, Jesus. Halleluja, Jesus. Oh, Jesus. Oh, lass uns ihm noch mal die Ehre geben. Lass uns noch einmal singen. Herrlich sei dein Name. Sag, weißt, es hängt nicht davon ab, ob ich dich herausrufe, sondern du sagst es zu ihm, er begegnet dir und er heilt dich. Er tut es, worum du ihn gebeten hast, weil er dich liebt. Halleluja, Halleluja. Aber wir werden jetzt erst nochmal, weil ich möchte schon noch ein bisschen was predigen und ich möchte auch aktivieren in der Kraft Gottes und wir werden noch viele Zeugnisse hören. Deswegen jetzt an der Stelle dürft ihr einfach mal Platz nehmen und einfach auf das hören. Genau, die noch keinen Platz haben, einen Moment warten, wir tun ein paar Stühle noch zusätzlich aufstuhlen und dann habt ihr auch gleich einen Platz. Also einfach einen kurzen Moment stehen bleiben und wir stellen noch zusätzlich Stühle auf, das ist kein Problem. Halleluja. Ich glaube, das nächste Mal brauchen wir einen größeren Saal hier in Nürnberg. Halleluja. So sieht es wohl aus. Danke, Jesus. Hier drüben ist auch noch ein Platz frei. Wenn jemand einzeln ist, hier drüben ist ein Platz frei, auch in der ersten Reihe ist noch ein Platz frei da drüben. Genau da drüben ist nur ein Platz frei, darfst du hinsetzen. Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Wow. Sag mal zu deinem Nachbarn, herzlich willkommen in der Gegenwart Gottes. Und sag zu deinem anderen Nachbarn, Jesus ist derselbe gestern, heute und in alle Ewigkeit. Halleluja. Preis den Herrn. Preis den Herrn. Halleluja. Da drüben ist immer noch ein Platz frei, auch eine Einzelperson kann da drüben noch in der ersten Reihe sitzen, genau. Halleluja. So, hat jeder einen Platz? Da neben dir, Astrid, ist da noch frei? Ah, ne, da sitzt er. Ja, okay. Halleluja. Okay. Okay, wir kriegen jeden unter. Preist den Herrn. Wow, wow, wow. Gott ist hier. Jesus ist hier. Der Heilige Geist ist hier. Du bist hier. Halleluja. Das ist gut. Wir sind alle hier. Halleluja. Preist den Herrn. Okay. Preist den Herrn. Gut, brauchen wir noch? Okay. Gut, ihr Lieben. Lass uns zusammen das Wort Gottes aufschlagen. Du kannst es natürlich auf deinem Handy mitlesen, aber ich lese es in einer echten Bibel, in einem echten Buch. Halleluja, ich liebe echte Bücher. Das ist übrigens meine Bibel seit 31 Jahren. Ja. Entsprechend sieht sie aus, aber ich habe es bisher nicht übers Herz gebracht, mir eine neue zu beschaffen, weil hier sind alle meine Unterstreichungen und meine Notizen und so weiter und deswegen fliege ich sie immer wieder neu zusammen. Aber ich liebe Bücher, Halleluja. Okay, Epheser 1, ich lese ab Vers 16b, wo Paulus betet für die Gemeinde in Ephesus in diesem Fall. Aber er betet nicht nur für die Gemeinde in Ephesus, sondern durch die Zeiten geht er sein Wort als das Wort Gottes auch zu uns. Und er sagt hier in Vers 16b, er sagt, ich gedenke eurer in meinen Gebeten, und zwar, dass der Gott unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Herrlichkeit, euch gebe den Geist der Weisheit und Offenbarung in der Erkenntnis seiner selbst. Mit anderen Worten, er betet, dass unsere inneren Augen des Herzens geöffnet werden, Gott tiefer zu erkennen. Amen. Wie viele von euch wollen Gott tiefer erkennen? Okay. Und jetzt geht's weiter, Vers 18. Er sagt, er erleuchtet die Augen eures Herzens, damit ihr wisst, das ist der zweite Punkt. Das erste ist, damit wir Gott tiefer erkennen. Und das zweite ist, damit ihr wisst, was die Hoffnung seiner Berufung, was der Reichtum der Herrlichkeit seines Erbes in den Heiligen und was die überragende Größe seiner Kraft an uns, sag mal an uns. Das heißt, jetzt geht es um uns. Ja? Zuerst geht es um Gott, dass wir ihn erkennen und jetzt geht es darum, um uns, nämlich zu erkennen, was die überragende Größe seiner Kraft an uns, den Glaubenden ist. Wer ist hier alles ein Gläubiger? Halleluja, okay. Was die überragende Größe seiner Kraft an uns, den Glaubenden, ist nach der Wirksamkeit der Macht seiner Stärke. Halleluja. Mit anderen Worten, er betet, dass wir erkennen, welche Herrlichkeit, welche Kraft, welche Macht, welche Autorität durch Jesus in uns drin ist, wenn wir ihm glauben. Amen. Okay. Das heißt, er redet hier von der Realität von Christus in uns. Sag mal, Christus in mir. Okay. Und jetzt sagt er weiter über diese Kraft. Er sagt über diese Wirksamkeit, über diese Macht seiner Stärke, Vers 20 sagt er, diese Wirksamkeit oder diese Macht seiner Stärke hat er in Christus wirksam werden lassen. Das heißt, wo sehen wir diese Kraft? In Christus sehen wir sie, indem er ihn aus den Toten auferweckt hat. Mit anderen Worten, es ist die Kraft der Auferstehung. Sag mal, die Kraft der Auferstehung. Kann es irgendeine größere Kraft geben, als die, die die Toten auferweckt? Nein. Es gibt keine, weil die stärkste Kraft, die es hier auf der Erde noch gibt, ist der Tod. Und diese Kraft, die den Tod aufhebt, muss die stärkste Kraft sein. Und diese Kraft wurde in Christus wirksam, indem der Vater ihn aus den Toten auferweckt hat und zu seiner Rechten in der Himmelswelt gesetzt hat. Und zwar, wo hat er ihn gesetzt? Hoch über jede Gewalt und Macht und Kraft und Herrschaft und jeden Namen, der nicht nur in diesem Zeitalter, sondern auch in dem zukünftigen genannt werden wird. Die Position von Jesus. Ein paar Verse weiter unten in Epheser 2, Vers 6 sagt er, dass wir mit Christus auferweckt sind und mitversetzt an himmlische Orte. Das heißt, wir sind mit ihm da. Wir sind mit ihm in dieser Position. Und jetzt kommt's, und darauf möchte ich jetzt raus heute. Man kann so viel über diesen Text predigen, es ist einer der gewaltigsten Texte in der ganzen Bibel, was Paulus hier betet. Aber ich möchte auf einen Punkt heute raus. Er sagt hier in Vers 22, und alles hat er seinen Füßen unterworfen, den Füßen von Jesus. Und jetzt kommt's, und ihn als Haupt über alles der Gemeinde gegeben, die sein Leib ist, die Fülle dessen, der alles in allem erfüllt. Das musst du dir erstmal so Schritt für Schritt bewusst machen, was das bedeutet. Zuerst musst du dir mal bewusst machen, wie weit entfernt das Haupt vom Leib sein kann. Wie weit entfernt ist dein wunderbarer Kopf von deinem Körper? Ziemlich nah. Ziemlich nah, gell? Ziemlich nah. Amen. Man könnte auch sagen, eins, zusammenhängend, hoffentlich zusammenhängend. Sonst wärst du nicht mehr am Leben. Amen. Kopf und Leib sind eins. Das heißt, sie gehören zusammen. Es gibt da keine Trennung. Weißt du, zwischen Jesus und seinem Leib, dem Geist nach, gibt es keine Trennung. Das musst du dir mal bewusst machen. Und er sagt jetzt ganz genau, was sein Leib ist im Verhältnis zum Haupt. Er sagt, das Haupt ist Jesus, versetzt an himmlische Orte. Und dann sagt er, der Leib ist, Vers 23, die Fülle dessen, der alles in allem erfüllt. Wer ist der, der alles in allem erfüllt? Jesus. Jesus, Amen. Mit anderen Worten, was ist der Leib Christi hier auf der Erde? Oh, dass es ihm nur bewusst würde. Amen. Was ist der Leib hier auf der Erde? Der Leib hier auf der Erde ist die Verkörperung der Fülle Gottes. In ihm ist die Fülle Gottes. In uns als Leib Christi ist die Fülle von Jesus. Die ganze Fülle. Oi. Warst du dir jetzt vielleicht heute Morgen auch nicht bewusst, als du aufgewacht bist? Als der Wecker geklingelt hat und du dachtest, ich muss aufstehen? Ja, vielleicht musstest du heute nicht aufstehen, weil Samstag ist, vielleicht gestern, wie auch immer. Aber weißt du, was würde passieren, wenn uns als Gemeinde Jesu das bewusst würde, was hier steht? Wenn wir wirklich beginnen, in diesem Bewusstsein zu handeln und zu leben. Dass die Fülle von Jesus in uns wohnt, ja, dass wir dazu bestimmt sind, der Ausdruck der Fülle von Jesus hier auf der Erde zu sein. Also das ist das, was der Apostel Johannes in 1. Johannes 4, Vers 17 sagt. Das ist mit anderen Worten die gleiche Realität ausgedrückt. Er sagt da, so wie er ist, so wie Jesus ist, so sind wir in dieser Welt. Amen. Das Haupt und der Leib sind eins. Die Fülle Gottes im Himmel, hier auf der Erde, durch seinen Leib. Mit anderen Worten, dieselbe Macht, dieselbe Autorität, dieselbe Kraft, die in Jesus dem Haupt ist, ist in denen, die Jesus in ihr Leben aufgenommen haben und die ihm glauben. Ich sage bewusst nicht nur die an ihn glauben, das ist auch gut, wenn du an ihn glaubst, aber es geht noch weiter, du musst ihm glauben. Amen. Amen. An ihn glauben auch die Teufel, sagt die Bibel. Auch die Dämonen glauben und zittern, aber sie glauben ihm nicht. Das ist ein Unterschied. Aber wenn du ihm glaubst, dann heißt es, dass du in Beziehung mit ihm lebst, dann heißt es, du glaubst seinem Erlösungswerk, du glaubst, dass er tatsächlich für dich stellvertretend gestorben ist, sodass dein altes, natürliches Leben der Kraftlosigkeit, der Powerlessness, sage ich mal, der Schwäche erledigt ist und dass du mit ihm auferstanden bist zu diesem Leben in Kraft und in Herrlichkeit versetzt an himmlische Orte. Halleluja! Eieieiei. Wow, ihr seid echt gut drauf hier in Nürnberg. Halleluja! Hammer, hammer, hammer, hammer. Aber ich muss aufpassen hier vorne, dass ich weggeblasen werde. Halleluja. Verstehst du? Die Fülle seiner Herrschaft. Die Fülle seiner Möglichkeiten. Die Fülle seiner Möglichkeiten. Also studier mal Jesus, wie der so gelebt hat. Und dann lernst du etwas über die Fülle seiner Möglichkeiten. Und wenn du das liest, das nächste Mal, dann sag nicht nur, wow, Jesus, so toll, Hammer. Du hast die Steuern bezahlt, indem du den Petrus einen Fisch hast fangen lassen und da war da ein Goldstück drin und dann hat er das genommen, um die Steuern zu bezahlen. Hammer, wirklich beeindruckend. Aber wenn du es das nächste Mal liest, dann mach es dir bewusst, das sind die Möglichkeiten, die in mir sind. Das sind ja meine Möglichkeiten. Amen. Also, wenn du das nächste Mal Steuern zahlen musst, wer weiß. Also Gott hat alle Möglichkeiten. Also wir haben Zeugnisse von Leuten, die Finanzprobleme hatten. Und weißt du, wie Gott das macht, das kannst du oft gar nicht nachvollziehen. Aber wie Gott Sachen macht, hat mal jemand 37.000 Euro Schulden, ja, komplett gestrichen worden einfach. Also komplett gestrichen. Jemand anders Mangel gehabt. Gott hat an dem Wochenende, wo wir da, das war in Hamburg, das erste war in Hamburg, das zweite weiß ich gar nicht mehr, wo das war, das war nochmal woanders. Wir haben es zweimal erlebt, wo Gott eine übernatürliche Überweisung gemacht hat auf das Konto dieser Frau. Und dann war das Konto auf einem bestimmten Stand. Ja, sie wusste nicht, wo das Geld herkam. Aber jetzt pass auf, das ist ja auch schon ein Wunder, ne? Eine übernatürliche, sagst du auch schon, nehme ich auch. Ja? Aber der Punkt war, das noch größere war, diese Frau hat über Monate, ich habe sie ein Dreivierteljahr später getroffen und da hat sie immer noch von diesem Konto gelebt und sie sagt, der Kontostand ist immer der gleiche. Wie da. Also ich weiß nicht, wie Gott es macht. Ich verstehe es nicht, ehrlich gesagt. Das ist mir zu hoch. Aber weißt du, mir ist auch zu hoch, wie es sein kann, dass man einen Fisch aus dem See Genezareth holt, irgendeinen beliebigen Fisch und dann ist da ein Goldstück im Maul. Nachdem es Jesus vorher gesagt hat, das kann ich auch nicht nachvollziehen. Aber es zeigt mir, dass Gott unendliche Möglichkeiten hat. Er kann 5000 Männer plus Kinder plus Frauen sättigen von 5 Broten und 2 Fischen. Amen. Und 12 Körbe bleiben noch übrig. Ja. Amen. Weißt du, es könnte sein, dass wir in Zeiten kommen, wo wir mehr und mehr diese Wunder brauchen. Amen. Wir erleben schon einige von diesen Wundern. Jetzt gerade vor 2 Wochen hat ein Ehepaar aus unserer Gemeinde in Filderstadt hat es erlebt, übernatürliche Vermehrung. Was ganz Einfaches, aber die haben Fleisch gekauft, 1 Kilogramm Fleisch. Ich könnte es euch vorlesen, 1 Kilogramm Fleisch gekauft, haben es in Portionen abgepackt, a 300 Gramm, um es in einzufrieren. Ja? Und dann hatten sie 3 Tüten, a 300 Gramm. Okay, dann haben sie 4. Tüte genommen. Und logischerweise sind da noch 100 Gramm übrig. Und dann hat sie, die Frau hat dann so gesagt, oh Herr, das wäre schön, wenn da jetzt auch 300 Gramm noch drin wären. Und dann hat sie das, was noch übrig war, da reingetan. Dann haben sie alle 4 Tüten gewogen. Jede Tüte wog 300 Gramm. Also waren es schon 1,2 Kilo. Dann, jetzt pass auf, ist noch nicht zu Ende. Dann haben sie diese 4 Tüten in die Gefriertruhe reingetan und während sie die Tüten reingetan hat, sagt die Frau, ich hatte plötzlich den Eindruck, dass es mehr Tüten geworden sind. Also haben sie die Tüten wieder rausgenommen und dann waren es 6 Tüten und jede wog 300 Gramm. Das heißt, aus 1 Kilo wurden 1,8 Kilo. Ich weiß nicht, wie Gott es macht, aber ich weiß, dass er es macht. Sag mal, Herrlichkeitswege. Es sind Herrlichkeitswege. Also Gott kann alles. Gott kann Gegenstände, die du in... Solche Zeugnisse hatten wir auch schon einige und vielleicht werden wir nach diesem Gottesdienst auch einige von diesen Zeugnissen wieder bekommen per E-Mail. Gegenstände, die Leute irgendwo verloren hatten, im Urlaub, in Spanien verloren. Handy. Ich meine, dein Handy, dein Leben, ja, so ungefähr. Ja. In Spanien im Urlaub. Verloren, vergessen, was auch immer. Zu Hause gebetet, Herr, lass dieses Handy auftauchen, übernatürlich, irgendwo in der Wohnung. 2 Wochen haben sie gebetet. Nach 2 Wochen war das Handy einfach, ich glaube, es war auf der Kommode im Wohnzimmer, lag einfach das Handy da. Also Gott ist nichts unmöglich. Jetzt gerade vor einer Woche habe ich das Zeugnis bei uns vorgelesen von einem Mann, der hatte seine Kopfhörer verloren. Und dann stand er im Wohnzimmer und hat gebetet und hat gesagt, Herr, bring diese Kopfhörer wieder. Und in dem Moment, wo er das betet, hört er hinter sich so einen Klack auf dem Teppich, dreht er sich um, liegen da die Kopfhörer. Grenzenlose Möglichkeiten. Sag mal, Herrlichkeitswege. Das sind Herrlichkeitswege. Amen. Gott hat alle Möglichkeiten, um deiner Not zu begegnen. Vielleicht hast du kaputte Gegenstände zu Hause, Waschmaschine, Fernseher, was auch immer, Drucker, keine Ahnung. Manchmal, wenn der Heilige Geist mich leitet, dann sage ich einfach, ich setze frei, dass jetzt alle diese Geräte gesund werden. Ja, das ist ja auch eine Art von Heilung. Ja. Dass sie gesund werden. Und dann sage ich zu den Leuten, so, und jetzt gehst du nach Hause und steckst einfach dieses Gerät wieder ein. Und schon so viele Zeugnisse bekommen. Die Leute haben teilweise gesagt, ein halbes Jahr lang stand das Gerät kaputt da. Ich habe es immer wieder probiert, es hat nicht funktioniert. Ich wollte es nicht rausschmeißen, ich wollte es auch nicht ersetzen, weil es war so teuer und so weiter. Und du hast gesagt, ich soll das Ding wieder einstecken. Ich habe es eingesteckt und das Ding funktioniert wieder. Amen. Komm, lass uns doch mal gerade da mal reingreifen im Geist, in diesen Raum der kreativen Wunder Gottes. Halleluja, Vater, wir danken dir von ganzem Herzen, dass du uns Jesus gesandt hast, um uns zu zeigen, was deine Möglichkeiten sind, Herr. Danke, Jesus, dass du vor 2000 Jahren demonstriert hast, Herr, was die grenzenlosen Möglichkeiten des Sohnes Gottes sind, Herr. Und wir haben gerade gelesen, deine Fülle wohnt in uns. Und somit wohnen die gleichen Möglichkeiten, die in Jesus vor 2000 Jahren gelebt haben, in uns. Sie wohnen in uns, Herr, dieselben Möglichkeiten, Herr. Wow, und so sagen wir in dem Namen Jesus, Herr, wo gerade hier Menschen sind und du hast vielleicht wirklich einen kostbaren Gegenstand, der für dich kostbar ist, wie auch immer, das kann auch was sein, was für einen anderen vielleicht nicht kostbar wäre, aber für dich ist es kostbar. Wir hatten es schon mit Eheringen, wir hatten es schon mit Schmuck, wir hatten es schon mit allem Möglichen. Wir sagen jetzt, wo diese Gegenstände verloren gegangen sind, wo sie gestohlen wurden, wo sie vergessen wurden, was auch immer, wir sagen, Herr, im Raum des Geistes, wir greifen hinein in diese grenzenlosen Möglichkeiten und wir setzen frei, dass diese Gegenstände wieder an einem Ort auftauchen, wo sie gefunden werden. In Jesu Christi Namen, Herr. Danke dafür, Vater. Danke, Herr, dass wir die Zeugnisse hören werden von dem, was freigesetzt worden ist, gerade jetzt. In Jesu Namen. Danke, Vater. Halleluja. Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Schreib uns eine E-Mail an wunder@glorylife.de, okay? Wir haben extra eine Wunder-E-Mail-Adresse. Da darfst du alle deine Wunder hinschreiben. wunder@glorylife.de, was sich verändert hat. Halleluja. Gegenstände können sich materialisieren. Einmal hatten wir eine Frau, der wurden 3 Silberbarren aus dem Tresor geklaut von Handwerkern. Ja. Die hatte außer sehr ihren Tresor offen gelassen und danach waren die Silberbarren weg. Und an einem Wunderwochenende hatten wir auch über die grenzenlosen Möglichkeiten Gottes gesprochen. Und dann hat sie sich gesagt, hey, Gott kann meine Silberbarren übernatürlich wieder zurückbringen. Und ein paar Tage später hatte sie dann in ihrem Glory House, in ihrem Hauskreis, wo sie war, hatten sie es davon im Gebet und sie hat wirklich ganz bewusst reingesprochen, hat gesagt, so, und ich setze jetzt frei, dass diese Silberbarren wieder im Tresor auftauchen. Und dann ist sie nach Hause gegangen, hat ihren Tresor aufgemacht und da waren die Silberbarren. Und ich kann es bestätigen, weil sie hat uns einen davon geschenkt. Yeah, Halleluja, danke Jesus. Glory. Oh, Halleluja. Grenzenlose Möglichkeiten. Grenzenlose Heilungswunder. Also egal, wie deine Krankheit heißen mag. Also ich sage es immer so, wo die Ärzte aufhören. Weißt du, die Ärzte können vieles. Und ich habe überhaupt nichts gegen Ärzte. Und du musst dich immer vom Heiligen Geist führen lassen, was du wann machst, verstehst du? Und Ärzte können bewirken, dass Gott dich durch eine Therapie oder durch ein Medikament heilen kann. Ja, das kann Gott benutzen, um dich zu heilen. Aber ich sage immer so, wo die Ärzte aufhören, ja, wo sie ans Ende kommen, da fängt Jesus dann so richtig an. Amen. Das heißt, was bei Menschen unmöglich ist, ist möglich bei Gott. Halleluja. Weißt du, und ganz egal, ich möchte dir sagen, ganz egal, welchen Namen irgendjemand dieser Krankheit in deinem Körper gegeben hat. Das ist eigentlich nicht deine Krankheit, sie gehört ja nicht in Jesus. Ja, aber ganz egal, welchen Namen, ob MS, ob Krebs, ob Hashimoto, ob Diabetes, ob Mukoviszidose, ob Fibromyalgie oder was für andere furchtbare lateinische Namen sich irgendjemand ausgedacht hat für deinen Zustand. Jesus ist hochversetzt, haben wir gerade gelesen, über jeden Namen. Amen. Über jeden Namen. Wir haben alle diese Krankheiten schon geheilt gesehen. Eine ganze Reihe von Leuten, die von Hashimoto geheilt wurden. MS-Heilung haben wir schon gesehen. Krebsheilung. Wir haben ein Foto, haben wir, glaube ich, da, was noch nicht so lange her ist, von der Frau, die wirklich, könnt ihr das mal, wo ist denn unser Beamer? Ja, die brauche ich, Birgit. Halleluja. Wir haben ein Foto da von einer Frau, die hatte wirklich, eine junge Frau, die hatte Krebs im Endstadium. Sie hatte im Endstadium, muss man sagen, nicht Stadion, das ist wieder was anderes. Da kommen wir hin, um das Evangelium zu verkünden. Halleluja. Genau, das ist die Stefanie aus der Schweiz und sie hatte Krebs im Endstadium und sie hatte 3 riesige Tumore in ihrem Bauchbereich und der Bauch stand dadurch auch raus. Sie hat uns die Fotos gezeigt und wir kannten sie nicht und sie kannte uns nicht und die Ärzte haben ihr nicht mehr lang zu leben gegeben, es war nichts mehr zu machen und sie war schon so schwach, dass sie nichts mehr fast essen konnte, geschweige denn zum Beispiel Kohlensäure trinken oder sowas, es ging alles gar nicht mehr, sie war total schwach. Ihre Mutter, die leben beide in der Schweiz, ihre Mutter hat gehört von Glory Life und hat zu ihr gesagt, wir müssen da in den Gottesdienst gehen, nach Filderstadt. Und die Tochter hat gesagt, das geht nicht, das schaffe ich nicht. Sie haben kein Auto, sie muss mit dem Zug fahren. Sie hat gesagt, ich kann nicht so eine lange Zugfahrt durchhalten. Die Mutter hat einfach im Glauben das Ticket gekauft für die beiden. Sie hat gesagt, du kommst mit nach Filderstadt. Und sie hat sie nach Filderstadt mitgeschleppt. Und sie ist in den Gottesdienst gekommen. Sie hat es später erzählt, man kann das Zeugnis von ihr auch im Internet, im YouTube, kann man das auch nachhören. Und sie, das war jetzt, ist jetzt, glaube ich, 3,5 Jahre her, dass sie im Gottesdienst war. Und zum ersten Mal. Und sie kam rein und sie hat sofort die Gegenwart Gottes gespürt. Irgendwie hat sie schon gemerkt, sie kriegt irgendwie neue Hoffnung. Dann am Ende des Lobpreises, das war kein Heilungsgottesdienst oder jetzt so wie hier ein Herrlichkeits- und Wundergottesdienst, sondern ein normaler Sonntagsgottesdienst. Aber am Ende im Lobpreis bin ich nach vorne gegangen und habe einfach gebetet. Und unter anderem habe ich eben auch gegen Krebs und verschiedene Sachen gebetet, einfach von vorne. Und in dem Moment, wo ich Krebs erwähnt habe, hat sie gespürt, wie die Kraft Gottes durch ihren ganzen Körper durchgegangen ist. Und dann wusste sie schon, es ist was am Passieren. Aber die Tumore waren immer noch spürbar, waren immer noch da. Am Ende des Gottesdienstes ist sie nach vorne gegangen. Tatjana, wo ist sie? Die ist ja heute da, genau. Tatjana vom Heilungsteam, die heute auch für dich beten kann. Halleluja. Jetzt hast du viele, die für dich beten, die von dir gebet wollen. Hat ihr die Hände aufgelegt auf den Bauch. Und unter ihrer Handauflegung haben sie beide gespürt, wie diese Tumore vollkommen zusammengeschrumpft sind. Der Frau ging es sofort super gut. Sie hat angefangen, Kohlensäure zu trinken, zu essen. Eine Woche später ist sie zum Arzt gegangen. Der Arzt hat sie untersucht und hat gesagt, was ist mit Ihnen los? Sie haben ja überhaupt gar nichts. Da ist überhaupt nichts zu finden. Ja, nichts gefunden. Halleluja. Amen. Also völlig egal, was dein Zustand ist. Im Leib Christi ist die Fülle dessen, der alles in allem erfüllt. Und er ist hier, um dir zu begegnen heute. Halleluja. Pass mal auf, wir machen mal etwas. Lassen wir den Leib Christi in Aktion kommen. Wer ist hier heute Nachmittag und du hast irgend so einen Namen über dir ausgesprochen bekommen, so eine unheilbare Krankheit, ja? Sei das MS, sei das Krebs, sei das Diabetes, was auch immer, wie auch immer das Ding heißt, eine unheilbare Krankheit, die über dir ausgesprochen worden ist, dann steh einfach mal auf. Steh nicht auf, wenn das nicht so ist, weil hol dir nicht irgendwas, was du nicht hast. Verstehst du? Nur damit dir jetzt jemand die Hand auflegt, steh bitte nicht auf. Sondern wenn das wirklich real ist, dass dir sowas diagnostiziert worden ist, dann steh einfach auf, da wo du bist. Ja, wir wollen jetzt den Leib Christi in Aktion. Unheilbar, genau. Wo die Ärzte sagen, da können wir nichts machen. Ja, okay. Nein, keine Frage. Einfach genau das tun, was ich gesagt habe, okay? Einfach aufstehen, wenn du sagst, jawohl, das ist eine Krankheit, die haben die Ärzte über mir ausgesprochen und diese Krankheit ist unheilbar. Okay, es betrifft euch. Pass auf, wir machen Folgendes. Kann mal unser Heilungsteam, alle, die vom Heilungsteam da sind, auch die nachher noch weiter beten, könnt ihr mal nach vorne kommen? Könnt ihr einfach mal nach vorne kommen? Halleluja. So, jetzt pass auf. Und jetzt machen wir Folgendes. Ihr, der jetzt steht, ihr dürft mal ganz schnell hier nach vorne kommen. Bitte niemand sonst nach vorne kommen. Wir legen niemand die Hand auf, außer denen, die jetzt stehen. Okay? Nur die, die jetzt stehen. Kommt schnell nach vorne und stellt euch einfach in einer Reihe hier auf. Sollen wir das geschwind nach hinten? So. Da in einer Reihe. Ein bisschen weiter zurück. Zurück. Genau. So. Okay. Stellt euch einfach da. Geht ihr ein bisschen weiter da rüben, damit die von hinten durchkommen können? Okay. So. Okay, Gott, geht weiter darüber, bitte. Bitte, geht weiter darüber, damit die alle durchkommen können. Ja, super. Sehr schön. Weiter darüber, genau. Genau, so. Okay, einfach nur, kommt einfach weiter nach vorne. So. Halleluja. Genau, einfach da durch, genau. So. Danke, Jesus. Danke, Sie anderen, fangen schon mal an zu beten. Fangen schon mal an, im Geist zu beten. Fangen schon mal an, in Sprachen zu beten. Weil wir wollen jetzt Autorität nehmen. Über jeden Namen, der ausgesprochen worden ist. Wir wollen Autorität nehmen. Bitte niemand sonst sich jetzt noch dazustellen, der gerade nicht gestanden ist, okay? Okay? Wir wollen jetzt Autorität nehmen, ganz spezifisch über diese Dinge, die ausgesprochen wurden. Über diese Namen. Wir sagen jetzt in dem Namen Jesu Christi, Herr, danken wir dir, dass am Kreuz von Golgatha Krebs besiegt worden ist. Wir danken dir, Herr, dass in deiner Gegenwart und durch dein Wort und durch deinen Namen jeder Tumor sich auflösen muss in dem Namen Jesu Christi. Durch die Kraft des Heiligen Geistes. Vater, wir nehmen Autorität. Wir sagen, Krebs, verlasse diese Körper in Jesu Namen, wo immer Krebs war, wo immer MS war, wo immer Diabetes war, wo immer Hashimoto war, wo immer Fibromyalgie war, wo immer Mukoviszidose war, wo immer Diabetes war, wo immer irgendeine andere Krankheit war, die Mediziner diagnostiziert haben, dann nehmen wir jetzt Autorität über diese Krankheiten in dem Namen Jesu Christi und wir sagen jetzt, weicht von diesen Körpern in Jesu Namen. Jedes Symptom geht jetzt zurück. Jeder Tumor geht jetzt zurück, jede Einschränkung geht jetzt zurück in dem Namen Jesu Christi. Wir sagen komplette Wiederherstellung durch die Kraft des Heiligen Geistes in Jesu Christi Namen. In Jesu Christi Namen. Und jetzt pass auf, ich zähle bis drei und dann kommen einfach die vom Heilungsteam und jeder legt einfach jemanden, der hier in der Reihe steht, kurz die Hand auf und die Kraft Gottes wird dich jetzt treffen, weil wir haben es gebeten, die Kraft Gottes wird dich treffen und die Kraft Gottes wird das Werk tun. Es wird jetzt nicht für dich gebetet, sondern es wird die Hand aufgelegt als Kontaktpunkt. Wir haben gebetet und als Kontaktpunkt sagen wir jetzt, die Kraft Gottes tut ihr Werk in Jesu Namen, in Jesu Namen, in Jesu Namen. Ja, ich habe schon bis drei gezählt. Halleluja. In Jesu Namen. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Die Kraft Gottes durch deinen Körper durch. In Jesu Namen. Die Kraft Gottes durch dich durch. Die Kraft Gottes durch dich durch. Die Kraft Gottes durch dich durch. Die Kraft Gottes durch dich durch. Halleluja. Halleluja. Halleluja. Ihr von da hinten könnt ihr nach vorne kommen noch, die ihr noch keine Handauflegung hattet. Genau. Kommt einfach. Komm. Schnell. Halleluja. In Jesu Namen. Die Kraft Gottes durch dich durch. In Jesu Namen. Die Kraft Gottes durch dich durch. Durch dich durch jetzt die Kraft Gottes. Schau auf Jesus. Es ist seine Kraft. Es geht um seine Kraft und sonst gar nichts. Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Kraft Gottes. Kraft Gottes durch dich durch. In Jesu Namen. In Jesu Namen. Oh, Jesus. In Jesu Namen. Die Kraft Gottes durch dich durch. In Jesu Namen. Halleluja. Halleluja. Halleluja. Preist den Herrn. Wenn dir die Hand aufgelegt worden ist, dann darfst du wieder an deinen Platz geben. Und du, während du an den Platz gehst, dankst du Jesus für deine Heilung. Du dankst Jesus für deine Heilung. Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Oh, danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Oh, danke, Jesus. Halleluja. Halleluja. Halleluja. Halleluja. Halleluja. Pass mal auf, wenn ihr euch gerade hingesetzt habt, wer hier noch hier vorne ist, ist noch nicht ganz durch, ist in Ordnung. Aber von denen, die sich jetzt gerade hingesetzt haben, wer konnte jetzt gerade spüren, dass sich etwas in seinem Körper verändert hat? Ich weiß, bei solchen Krankheiten kannst du jetzt nicht gleich sagen, die Diagnose ist weg oder so, sondern das musst du vom Arzt testen lassen. Aber wer spürt, dass etwas leichter geworden ist, dass etwas passiert ist? Bei dir, ja? Was ist passiert? Ja. Halleluja. Du spürst einfach seine Gegenwart. Okay, danke Jesus. Danke Jesus. Wer hat noch gespürt, einfach gerade jetzt, dass was passiert ist? Bei dir da hinten, was ist passiert bei dir? Wärme hast du gespürt. Was hast du gespürt? Dass was weggegangen ist. Halleluja. Danke, Jesus. Amen. Halleluja. Ja, das sind alles Zeichen. Weißt du, Gott gibt dir solche Zeichen. Das heißt nicht, dass du was spüren musst. Verstehst du? Das ist nicht, nimm jetzt das nicht als Ding, dass du was spüren musst, um zu wissen, dass du geheilt bist. Sondern es ist eine Sache im Geist. Ja? Aber manchmal gibt Gott solche Zeichen, sodass du weißt, dass du weißt, dass du weißt. Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Halleluja. Preist den Herrn. Können wir wieder das Pult haben? Okay. Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Genau. Vielleicht kannst du dich darüber setzen, dann kann die Astrid da noch ein bisschen für dich beten. Genau, kann dir da noch die Hand auflegen. Halleluja. Danke, Jesus. Wow. Jesus hat Autorität über jede Krankheit. Sag mal, Jesus hat Autorität über jede Krankheit. Und seine Fülle ist in uns, in seinem Leib. Sein Leib, die Fülle dessen, der alles in allem erfüllt. Oh, Halleluja. Preist den Herrn. Das bedeutet, ich habe es schon gesagt, aber ich möchte es einfach noch ein bisschen weiter ausführen. Jede Möglichkeit und Fähigkeit, die Jesus hat, ist in uns, hat er uns gegeben. Amen. Wie viele von euch glauben, dass als Gott die Welt geschaffen hat, Jesus dabei war? Ja, das sagt die Bibel. Ja. Das sagt, im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Dieses war im Anfang bei Gott. Alles wurde durch dasselbe geschaffen und ohne dasselbe ist auch nicht eines, das geworden ist. So ist es in der Elberfelder Übersetzung, okay. Halleluja. Ja? Das heißt, Jesus ist der Mitkreator. Also ich glaube, dass die Dreieinigkeit die Welt geschaffen hat in perfekter Arbeitsteilung. Der Vater hat gesprochen, Jesus hat es ausgeführt und der Heilige Geist hat die Kraft gegeben, die notwendig war. Amen. Das heißt, wir können sagen, theologisch korrekt, wir können sagen, Jesus ist der Kreator. Amen. Der Mitkreator. Er ist die Person, die mitkreiert hat, mit in Gott, die Person der Gottheit, die kreativ unterwegs ist. Amen. Okay. Das heißt, in uns als Leib Christi sind was für Fähigkeiten? Kreative Fähigkeiten. Amen. Und wenn ich jetzt sage kreative Fähigkeiten, dann meine ich nicht nur, dass du gut malen kannst oder dass du gut singen kannst oder dass du, keine Ahnung, ein guter Unternehmer bist oder sonst irgendwas und darin kreativ bist, sondern dass du tatsächlich mit Christus mit kreieren kannst, weil er in dir lebt. Amen. Das heißt, wir müssen uns noch anschauen, kurz vorher, wie hat Gott kreiert? Er sprach. Amen. Und Gott sprach. Es werde Licht und es wurde Licht. Okay? Das heißt, kreiert wird durch Worte. Amen. Die Fülle Gottes, die Fülle Jesu, der alles in allem erfüllt, sind wir. Amen. Durch welche oder durch wessen Worte kreiert Gott also heute? Durch unsere. Amen. Ich meine, die Schöpfung, die natürliche Schöpfung ist abgeschlossen, aber Gott ist nach wie vor der Kreator, das heißt, er kreiert weiter. Amen. Er ist weiter in kreativen, ich sage mal im kreativen Business. Amen. Aber jetzt hat er uns sozusagen sein ausführendes Organ hier auf der Erde. Das heißt, wir können durch ihn Dinge in Existenz sprechen und sie werden. Wir können auch durch ihn Dingen befehlen und sie verschwinden. Amen. Wir hatten es gerade von Krebstumoren. Jetzt vor ein paar Wochen war eine Frau, die bei uns Russisch übersetzt. Wir haben so verschiedene Übersetzungskabinen in Filderstadt in unserem Zentrum. Und sie übersetzt Russisch in den Kabinen. Und wir hatten Herrlichkeits- und Wundergottesdienst. Und die kreative Kraft Gottes war im Raum. Es sind viele Wunder passiert, die kann ich jetzt nicht alle erzählen. Aber was ich interessant fand, war, dass während wir sozusagen im Raum gesprochen haben zu Dingen, Skoliose zum Beispiel wurde geheilt bei einer Frau, der Arzt hat es bestätigt, da vorher, nachher, ja, Wirbelsäule war krumm, danach war sie gerade und verschiedene Sachen. Und diese Frau saß einfach in der Übersetzerkabine und hat Russisch übersetzt, konnte deswegen nicht dabei sein, unten, ja, also die Übersetzerkabine ist bei uns oben im ersten Stock und du hast zwar einen Blick auf den Gottesdienstraum, aber du kannst halt nicht dabei sein, weil du in der Kabine bist. Und was wir nicht wussten, was ich auch nicht wusste, war, dass sie seit 3 Monaten ein 4 Zentimeter großes, hartes, schmerzendes Gewächs in der Brust hatte. Sie war nicht zum Arzt gegangen, weil sie Angst hatte, ganz ehrlich, ne? Weil sie Angst hatte, zum Arzt zu gehen. Und sie hatte dieses Gewächs in der Brust. Und während Gott mit seiner kreativen Kraft im Gottesdienst gewirkt hat, hat sie gespürt, dass sich was verändert hat. Und am Ende des Gottesdienstes kam sie nach unten. Der Livestream war schon abgeschaltet, Gottesdienst war zu Ende. Sie kam aus der Übersetzerkabine und sie hat gesagt, ich muss euch was erzählen. Dieser 4 Zentimeter große, harte, schmerzende Knoten, er ist vollständig verschwunden. Es ist nichts mehr da. Er hat alles gefühlt, es war nichts mehr da. Verstehst du? Das heißt, Dinge lösen sich auf. Dinge werden neu kreiert. Dinge werden umkreiert. Ich liebe es einfach, wenn wir Wunder teilen können von dem, was Gott gerade ganz frisch tut. Ja? Ich meine, ich könnte euch auch hier heute die stärksten Wunder der letzten 25 Jahre Wunderdienst, ich meine, okay, oder 20 Jahre, wie auch immer, ja, wie du es nimmst, ne, seit 20 Jahren machen wir Heilungsgottesdienste, wie auch immer, ich könnte euch jetzt die stärksten 5 Wunder hier aufzählen, aber ich glaube vor allen Dingen daran, dass wir das teilen, was Gott gerade am Tun ist, weil dann weißt du, das ist im Raum, weil was Gott vor 20 Jahren getan hat, da sagst du dann, naja gut, das hat er vor 20 Jahren gemacht, schön, aber ob es heute auch noch tut, weiß ich nicht so genau. Ja, deswegen ganz kurz, wo ist die Birgit? Ich hab euch ein paar Bilder mitgebracht, nur einfach aus den, also das älteste Bild, glaube ich, ist von September letzten Jahres, also das heißt, es sind wirklich junge Bilder von Wundern, die passiert sind, kreative Wunder, wo Dinge einfach, wo Gott durch unser Sprechen, und wir werden gleich eine Runde haben, wo wir sprechen, und dann werden diese Dinge hier auch passieren. Hier bei dieser Frau, hatte so extreme Skoliose, das war in Österreich, diese Frau hatte so extreme Skoliose, dass sie hier auf dieser rechten Seite, was man hier jetzt eben nicht mehr sieht, das ist nach der Heilung, aber sie hatte hier, die ganze rechte Seite war so ein Buckel, ja, das stand so raus. Ja. Und im Kreieren, als wir einfach mit unseren Worten befohlen haben, dass Wirbelsäulen in die Ordnung Gottes kommen und Dinge neu kreiert werden, ja, hat Gott einfach diese Wirbelsäule begradigt und dieser Buckel ist komplett verschwunden. Amen. Halleluja. Also das nächste Bild. Dieser Mann, das war im September in Duisburg auf einer Heilungskonferenz, wo ich gedient habe. Dieser junge Mann hatte durch einen epileptischen Anfall, war er gestürzt und hatte sich die Wirbelsäule gebrochen. Und das war so schlimm, dass die Ärzte ihm einen 15 cm langen Metallstab in die untere Wirbelsäule operiert haben mit 5 Schrauben. Und die ganze Wirbelsäule war dadurch natürlich steif und er hatte auch Schmerzen und er konnte die Wirbelsäule nicht bewegen. Ich habe nicht für ihn speziell gebetet, ich habe von vorne gebetet, so wie wir das gleich hier auch machen. Jemand anders hat ihm parallel die Hand aufgelegt, so wie wir es jetzt gleich auch machen werden. Und ich habe von vorne gesprochen, wir haben die kreative Kraft Gottes freigesetzt. Dieser junge Mann hat bezeugt, dass er komplett seine Wirbelsäule wieder völlig normal bewegen kann, dass er von dem Metall, auch diese Schrauben, die konnte er vorher fühlen, dass er sie nicht mehr fühlen kann, dass er keine Schmerzen mehr hat, keine Bewegungseinschränkungen mehr hat. Halleluja. Amen. Das ist die kreative Kraft Gottes. Preis den Herrn. Diese Frau, das war in Filderstadt, diese Frau hat bezeugt, das war jetzt vor ein paar Monaten, hat sie es dann bezeugt, diese Frau hatte ein Metallteil hier in ihrem Oberarm einoperiert bekommen, durch einen Unfall. Sie hatte sich den kompliziert gebrochenen Oberarm und dadurch hatte sie, und die Ärzte haben das zusammen wieder verschraubt, diese verschiedenen Teile, und hatten hier so ein langes Stück im Oberarm drin. Und aufgrund dieses Teils im Oberarm konnte sie zum einen ihren Arm nicht heben, ja, wie sie es hier dann macht, als sie ihr Zeugnis gibt. Und sie konnte auch zum Beispiel ihren Ellbogen nicht aufstützen, weil dann immer dieser Metallstab da praktisch so, kannst du dir vorstellen, ja, also einfach Schmerzen bereitet hat. Ja. Und in einem solchen Gottesdienst hat Gott einfach, und sie konnte das Metall auch fühlen unter dem Arm. Also es war richtig tastbar. Ja. Und sie hat hier bezeugt, sie kann nichts mehr fühlen von dem Metall. Ich habe auch nachgefühlt, es ist alles leicht, alles locker. Und sie kann alles normal bewegen. Sie kann ihren Ellbogen aufstützen, sie kann ihren Arm heben, senken und so weiter. Kreatives Wunder. Halleluja. Diese Frau, das war auch in Duisburg, diese Frau hatte was, was ich so in der Form noch nie gesehen hatte. Und zwar hatte sie extreme Hohlfüße. Ja, viele haben ja Plattfüße, aber sie hatte extreme Hohlfüße. Das heißt, sie hatte ein extrem hohes Fußgewölbe. Und dadurch ist sie natürlich immer etwas komisch gelaufen. Und dadurch hat sie im Laufe der Jahre extreme Schmerzen bekommen. Und Gott hat einfach diese Fußgewölbe neu kreiert in seiner Herrlichkeit. Und sie hat wieder normale Fußgewölbe gehabt und sie hatte keine Schmerzen mehr. Und sie ist da rumgesprungen. Sie konnte vorher kaum laufen. Dann ist sie rumgesprungen, rumgehüpft und so weiter, komplett geheilt. Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Ja. Diese Frau, das war auch ein interessantes Wunder, die hatte durch eine Tumor-OP, hatte sie einen Teil ihres Trommelfells verloren und damit auch von ihrem Gehör. Und Gott hat ihr Gehör wiederhergestellt. Halleluja, danke Jesus. Nächstes Bild. Das war auch der Hammer. Diese Frau hat hier das bezeugt, die hatte eine Prothese hier im Oberschenkel gehabt. Und diese Prothese konnte sie auch tasten. Und aufgrund dieser Prothese konnte sie ihre Beine nicht mehr übereinander schlagen. Und hier, deswegen sitzt sie hier auf dem Stuhl, einen Moment vorher hat sie es demonstriert, konnte sie ihr Bein wieder übereinander schlagen und sie konnte die Prothese nicht mehr füllen. Halleluja. Amen. Diese Frau, das war in Hamburg, im Dezember war das, in Hamburg, diese Frau hatte einen Herzinfarkt gehabt, wenige Wochen davor, eine Lungenembolie, hatte deswegen extreme Atemprobleme. Gott hat sie berührt und hat komplett sie hat völlig frei geatmet, ist rumgesprungen. Und Gott hat, 45 Jahre, glaube ich, 45 Jahre lang hatte sie einen blockierten Halswirbel gehabt, also seit ihrer Jugend war das wohl, einen blockierten Halswirbel, immer Schmerzen gehabt, konnte ihre Wirbelsäule nicht drehen. Hier war sie hat immer so gemacht und hat demonstriert, dass sie komplett befreit ist. Halleluja. Nächstes Bild. Das war auch in Hamburg, das ist eine Frau, diese Frau links ist eine Krankenschwester, die habe ich nach vorne gerufen, die war noch nie in so einem Gottesdienst gewesen. Die andere Frau hatte Skoliose in der unteren Wirbelsäule. Die Krankenschwester hat es getestet, hat die Wirbelsäule gecheckt, unten war eine Krümmung in der Wirbelsäule. Und dann, in dem Fall habe ich tatsächlich gebetet und die Wirbelsäule hat sich komplett begradigt. Die Krankenschwester hat es nachgespürt und fing an zu weinen. Und sie hat mir hinterher gesagt, sie hat sowas noch nie erlebt. Ja. Ja. Preist den Herrn. Haben wir noch eins? Das war's. Okay. Preist den Herrn. Okay, wunderbar. Also nur so als ein paar Beispiele einfach der kreativen Kraft Gottes. Und bei den allermeisten dieser Leute habe nicht ich speziell dieser Frau oder diesem Mann gedient oder die Hand aufgelegt, sondern es ist einfach passiert, indem wir als Leib aktiv geworden sind und die kreativen Möglichkeiten, die in Jesus sind, ausgelebt haben. Amen. Halleluja. Und ich glaube, ich weiß nicht, wer von euch ist heute hier und du hast Metall in deinem Körper und es macht dir Schmerzen oder Bewegungseinschränkungen? Bei dir? Bei wem noch? Bei dir auch? Okay, okay, preis den Herrn, das wird lustig. Preis den Herrn, ja, sehr gut. Okay, ja, nur zwei, schade, ja, okay. Noch? Okay, Halleluja. Vier, super. Fünf, ja, jetzt melden Sie sich, jetzt trauen Sie sich. Ja. Ich habe mich schon gewundert, ich dachte, ja, normalerweise in einer Gruppe von dieser Größe gibt es normalerweise schon ein paar. Okay, aber nicht nur Metall, sondern wer von euch ist hier und du sagst, jawohl, ich brauche wirklich ein solches kreatives Wunder. Ich brauche, dass etwas sich in meinem Körper auflöst oder dass etwas neu kreiert wird. Ja, also Knochen sich neu kreieren, Gewölbe, Fußgewölbe sich neu kreieren, keine Ohren sich neu kreieren. Oh, das war auch stark in Hamburg. Das hat mich so bewegt, dieses Wunder. Das muss ich euch noch erzählen. Das war ein junges Mädchen, die kam nach vorne und die war 12 Jahre alt. Am nächsten Tag hatte sie ihren 13. Geburtstag. Das war Sonntagabend. Am nächsten Tag hat sie ihren 13. Geburtstag gehabt. Sie kam nach vorne nach dem Gottesdienst erst, kam zu mir, ihre Mutter war dabei und hat es miterzählt. Dieses junge Mädchen hatte mit 2 Jahren, hatte der Arzt einen Fehler gemacht bei einer Untersuchung und hatte ihr das Trommelfell rausgerissen aus dem Ohr. Und es ist nie wieder gut geworden. Und dadurch ist ihre Hörfähigkeit auf dem Ohr extrem eingeschränkt gewesen und sogar immer schlechter geworden in den letzten Jahren. Und sie hatte große Probleme in der Schule zu folgen. Und das hast du auch gesehen, die war richtig auch bedrückt und da lag richtig was drauf bei ihr. Und weil sie einfach diese Not auch hatte, dass sie in der Schule und auch mit ihren Klassenkameraden, wenn du immer nicht richtig hörst, das ist echt extrem herausfordernd. Und das Interessante war, die war noch nie in so einem Gottesdienst gewesen und ihre Mutter hat ihr ein paar Tage vor dem Gottesdienst hatte zu ihr gesagt, am Sonntag gehen wir zu dem Herrlichkeits- und Wundergottesdienst da in Hamburg und dann glauben wir Gott, dass du geheilt wirst. Und dann, dieses Mädchen so genommen, dass sie jeden Tag gesagt hat, Mama, noch 4 Tage bis zu meiner Heilung. Am Freitag noch 3 Tage bis zu meiner Heilung. Ja. Das wusste ich alles nicht. Sie kam nach dem Gottesdienst zu mir. Ich habe für sie gebetet und sofort hat sich ihr Ohr geöffnet. Sie konnte völlig normal hören. Ihr Großvater kam am Montagabend nochmal zum Gottesdienst. Wir hatten am Montagabend nochmal einen Gottesdienst. Und da kam er und hat bezeugt, sie hat ihren ganzen Geburtstag durch, hat sie Jesus gefeiert, dass er sie geheilt hat. Ist das nicht der Hammer? Ah, danke Jesus. Halleluja. Wuhu. Danke Jesus. Und jetzt pass auf. Ich habe schon gefragt, wer alles Metallauflösung braucht oder ein Metallwunder braucht. Ich frage jetzt nochmal, wer braucht alles ein kreatives Wunder in irgendeiner Form in deinem Körper? Irgendetwas muss neu kreiert werden, ein Trommelfell, eine Netzhaut, ein Knochen. Irgendetwas muss neu kreiert werden in deinem Körper. Steh einfach mal auf, wenn du ein kreatives Wunder brauchst. Okay, ja, das sind einige. Ja, okay. Nur wenn du so ein Wunder brauchst. Nicht steh einfach auf, es kann nichts schaden, sondern wirklich für dich. Sondern wirklich so ein kreatives Wunder, weil wir wollen jetzt Dingen befehlen, dass sie in die göttliche Ordnung kommen. Also interessant ist, als Jesus seinen Jüngern den Auftrag gegeben hat, geht hin, predigt und sprecht, das Reich Gottes ist zum Greifen nahe. Ja, da hat er nicht gesagt, betet für die Kranken. Sondern was hat er gesagt? Heilt die Kranken. Das ist interessant. Weißt du, manchmal beten wir oder machen wir das Falsche, ja, aus dem falschen Bewusstsein. Weil Jesus möchte, dass wir in diesem Bewusstsein, dass wir eins sind mit ihm handeln. Und wenn er der Kreator ist, dann können wir zum Beispiel Dingen befehlen, dass sie in die göttliche Ordnung kommen. Dann können wir Dingen befehlen, dass sie sich auflösen. Dann können wir sagen, Knochen kommt an euren Platz. Dann können wir sagen, neue Fußgewölbe seid kreiert. Wir haben schon so viele neue Fußgewölbe gesehen. Auch bei der Konferenz in Duisburg waren wieder einige neue Fußgewölbe, die kreiert worden sind. Ja, egal was es ist, weißt du, wir geben den Befehl und es wird neu kreiert. Amen. Oder es löst sich auf. Oder es wird umkreiert. Manchmal müssen Sachen umkreiert werden. Wie auch immer. Die kreative Kraft ist in ihm. Und jetzt wollen wir uns mit dem Kreator verbinden. Und jetzt wollen wir Folgendes tun. Es stehen jetzt eine ganze Reihe Leute, die ein kreatives Wunder brauchen. Jetzt möchte ich einfach bitten, alle die jetzt noch nicht stehen, ihr steht jetzt auch mal auf. Und die bisher schon gestanden sind, ihr streckt eure Hand aus. Die bisher standen, stecken eure Hand aus. So, und die jetzt gerade aufgestanden sind, also nicht jemand brauchen, der ihnen dient, du gehst einfach auf jemanden zu, der seine Hand ausgestreckt hat und stellst dich zu der Person. Du machst noch gar nichts, sondern du stellst dich einfach zu der Person. Und ihr, die eure Hand gehoben habt, sobald jemand bei euch steht, einfach euch die Hand auf die Schulter gelegt hat, noch nicht beten oder irgendwas, aber wenn jemand bei euch steht, dann nehmt einfach die Hand runter, sodass wir sehen, dass du jemand hast, okay? Und ihr anderen, haltet die Hand so lange ausgestreckt, bis jemand bei euch ist, der jetzt gerade auf euch zugeht und schaut, aha, da ist jemand. Alle, die jetzt nicht direkt ein kreatives Wunder brauchen, geh bitte auf jemanden zu, der eins braucht. Ja? Geh einfach auf die Person zu. Jetzt nicht passiv sein, du brauchst keine Angst haben. Ich leite uns da ganz genau durch. Ja? Du brauchst keine Angst haben, oh, Hilfe, da weiß ich nicht, was ich machen soll. Ich sag's dir ganz genau, was du machen sollst. Ist kein Problem. Wir gehen da gemeinsam durch. Deswegen sage ich ja noch nichts machen, sondern wir machen es zusammen. Okay? Ich sehe da immer noch ein paar Hände da hinten. Geht einfach auf jemanden zu, der seine Hand gehoben hat. Wenn du jetzt selber kein kreatives Wunder brauchst, geh einfach auf jemanden zu, der seine Hand gehoben hat. Und geh einfach zu der Person und stell dich neben sie. Und wenn die Person neben dir steht, dann nimm die Hand runter. Okay? Okay, wer braucht noch jemand jetzt? Da ist noch jemand. Ist noch, kannst du noch für jemand? Ja, da ist noch eine Hand. Super, da hinten ist auch noch eine Hand. Da hinten auch, da ist ein Herr da hinten. Okay, wenn es tatsächlich so, manchmal ist es so, dass es mehr Leute gibt, die ein kreatives Wunder brauchen, als die, die es nicht brauchen. Das kann manchmal sein. Okay, so, ja, es geht doch fast auf, ja. Okay, sind noch zwei, drei. Pass auf, ihr zwei, drei, die jetzt noch seid, geht einfach auf jemand anders zu, der auch seine Hand gehoben hat und tut euch einfach zusammen, okay? Du kannst hier zu der Dame da hinten gehen, genau, die braucht noch jemand. Ah, nee, die hat schon jemand. Okay, dann, wer braucht noch jemand? Da hinten, du auch? Du brauchst noch jemand? Ja, okay, komm, dann, hier ist jemand, der noch jemand braucht, dann geh du auf, oder du machst, okay. Wer braucht jetzt noch jemand? Jetzt brauchst nur noch du jemand, dann kommst du zu mir. Dann kommst du einfach zu mir. Okay. So. So, jetzt Achtung. Was tun wir? Als erstes fragst du ganz kurz die Person und sagst, wo brauchst du ein kreatives Wunder? Und dann bitte, Achtung, nicht jetzt die ganze Krankengeschichte der letzten 25 Jahre erzählen, sondern einfach sagen, okay, ich brauche ein kreatives Wunder. Meine Knochen sind hier und da nicht richtig zusammengewachsen. Ich brauche dann kreatives Wunder, dass sie wieder in die richtige Ordnung kommen. Oder meine Makula ist degeneriert und die muss neu kreiert werden. Ja? Einfach sagt der Person, wo ihr ein kreatives Wunder braucht. Okay? Ich frage dich einmal, wo brauchst du ein kreatives Wunder? Von der Hüfte bis zu den Füßen. Okay, ist eine Hüftfehlstellung, oder? Ja, die Hüfte sitzt nicht richtig. Okay. Und ich war schon mal geheilt, gleich hier. Ah. Und es ist dann wieder weggegangen, nach ein paar Tagen. Und ich habe schon als Kind eine Überdehnung gehabt in den Beinen, in den linken Beinen. Dann gehen immer die Füße so rein. Und dann habe ich jetzt Fersensporn und Nervenschmerzen. Okay. Okay. Setz dich mal da hin. Ne? Okay, jetzt müsstet ihr wissen, was das Problem ist. Mehr braucht ihr nicht zu wissen. Die ganze Drumherum-Geschichte braucht ihr nicht zu wissen, sondern ihr müsst einfach wissen, was das Problem ist. Okay? Keine Geschichten, einfach nur sagen, das ist das Problem. Gut. Okay, jetzt machen wir Folgendes. Jetzt fragst du einfach die Person, darf ich dir die Hand auf die Stelle legen, die es betrifft? Wenn es eine Stelle ist, wo man besser nicht die Hand drauflegt, dann darfst du die Hand auf den Kopf legen, okay? Aber noch nichts machen, noch nichts beten. Ich sag dir gleich, was wir machen. Okay, was machen wir? Wir werden jetzt gleich, du legst einfach die Hand auf diese Stelle. Wir werden jetzt gleich Folgendes machen. Hört genau zu. Wir werden in Sprachen beten. Zuerst alle zusammen. Der Leib, die Fülle dessen, der alles in allem erfüllt. Wir beten im Geist. Dann werde ich von vorne hier anfangen, allgemein den Befehl zu geben, dass Dinge kreiert werden. Ich werde einfach das kreative Wort allgemein sprechen. Ich werde vielleicht ein paar Sachen noch ansprechen, aber ich werde allgemein das Wort sprechen. Und dann werde ich sagen, so, und jetzt gibst du den konkreten Befehl für diese Person. Und du gibst den Befehl. Du sagst nicht, oh Herr, bitte, bitte, mach doch irgendwas, sondern du sagst, in Jesu Namen, Knochen kommen in die Ordnung Gottes. Ja, Augen kommen in die Ordnung Gottes. Und dann, pass auf, und dann hörst du auf den Heiligen Geist, ob er dir vielleicht irgendwas zeigt, was du vielleicht tun sollst mit der Person. Manchmal gibt es so Dinge, zum Beispiel bei ihr, sie hat mir gerade gesagt, dass sie eine Hüftfehlstellung hat und dass sie außerdem einen Fersensporn hat. Das heißt, da werde ich so machen, da werde ich als erstes, werde ich einfach sie da, deswegen habe ich gesagt, sie soll sich da hinsetzen, da werde ich die Beine auswachsen lassen, ja, oder, beziehungsweise schauen, ob die unterschiedlich lang sind. Wahrscheinlich wegen der Fehlstellung sind sie wahrscheinlich unterschiedlich lang. Also werden wir da reinsprechen und die Beine in die Ordnung Gottes befehlen und dann, was dir der Heilige Geist zeigt, was du tun sollst. Du bist einfach kreativ aktiv. Ja? Kreativ aktiv. Ja? Im Heiligen Geist. Okay? Das ist wichtig. Vielleicht ist es einfach so, dass Gott dir zeigt, okay, beweg einfach den Arm, da ist vielleicht im Schulterproblem, beweg den Arm dreimal hoch und runter oder was auch immer. Und dann, vielleicht sagt er dir auch gar nichts, was du tun sollst, sondern einfach die Kraft Gottes reinlassen, einfach eine halbe Minute nichts denken, einfach nur die Kraft reinlassen, einfach nur Gott wirken lassen. Und dann, wenn diese kreative Phase vorbei ist, dann möchte ich, dass du der Person sagst, dass sie etwas tun soll, was sie vorher vielleicht so nicht tun konnte. Oder dass du bei ihr das selber aktivierst, dass du mit ihr beginnst zu laufen. Oder dass du ihr sagst, hey, wenn es ein Knieproblem war, lauf einfach mal kurz die Treppen runter zur Toilette und komm wieder hoch. Ja, dass es aktiviert wird. Ich weiß, manche Sachen kann man nicht sofort aktivieren. Dann beginnt einfach dem Herrn zu danken, dass er es gemacht hat, ja, und dass der Arzt es bestätigen wird. Aber wenn du zum Beispiel, du hattest Hörprobleme, ja, ein Ohr war schwerhörig, dann halte das gute Ohr zu und flüster in das schlechte Ohr und du wirst merken, was der Unterschied ist. Ja. Wenn es Augenprobleme waren, ja, wir beten ja jetzt nicht für jede Kurzsichtigkeit und Weitsichtigkeit, aber wenn zum Beispiel ein Schleier vor den Augen war oder wenn wirklich eben eine Augenkrankheit war und da war ein Problem, dann lass die, so wie ich es vorher auch demonstriert habe mit dem Schleier, lass die Person ins Licht schauen zum Beispiel oder lass sie was lesen oder lass sie einfach in die Ferne schauen, was auch immer. Testet das, ja, ist wichtig. Der Glaube wird vollendet durch die entsprechende Handlung. Ja, das heißt, wir handeln im Glauben. Das ist dann nicht, dass wir gucken, ist was passiert oder so, sondern wir halten Ausschau nach der Heilung. Okay, ganz wichtig. Wir halten nicht Ausschau nach dem Symptom, sondern wir halten Ausschau nach der Heilung. Okay, ist es soweit klar? Und dann werden wir hören, was Jesus getan hat. Okay, gut. Also, macht Folgendes. Beginnt, legt einfach die Hand auf die Stelle, die es betrifft und beginnt in Sprachen zu beten. Korabasia kadalabasia kadalabashi kadalabashi. Und Vater im Himmel, ich danke dir von ganzem Herzen, dass hier dein Leib versammelt ist, der Leib Jesu Christi. Jesus, du bist das Haupt, wir sind der Leib. Und Herr, in uns ist die Fülle dessen, der alles in allem erfüllt. Und in dem Namen von Jesus setze ich jetzt hier überall in diesem Raum die kreative Kraft Gottes frei. Ich setze die Kraft frei, die Metall zur Auflösung bringt und in Knochensubstanz verwandelt. Ich setze die Kraft frei, die Gelenke in die Ordnung Gottes bringt. Ich setze die Kraft frei, die neuen Knorpel kreiert. Ich setze die Kraft frei, die neue Netzhäute, neue Trommelfelle, neue Herzen, neue Organe, neue Gelenke, neue Muskeln, neue Sehnen, neue Bänder, neue Bandscheiben kreiert, neue Wirbel in dem Namen von Jesus. Ich setze diese kreative Kraft frei. Und in dem Namen Jesu Christi befehlen wir jetzt jedem Organ, jedem Gelenk, jedem Knochen, jedem Körperteil in die Ordnung Gottes zu kommen, gemäß der Schöpfungsordnung Gottes, in Jesu Namen. Wir geben den Befehl. Jetzt beginne konkret den Befehl zu geben. Sag konkret, in Jesu Namen, jetzt dieses Hüftgelenk kommt in die Ordnung Gottes, in dem Namen von Jesus. Halleluja. Siehst du es? Ungleich, ne? Vater, in dem Namen Jesus befehle ich jetzt, Herr, diese Hüftgelenke in die Ordnung. Oh, da kommt schon. In Jesu Namen ist schon da. Halleluja. Siehst du es? In Jesu Namen. Steh mal auf. Lauf mal ein bisschen. Halleluja. In Jesu Namen. Wir befehlen diese Körperteile jetzt in die Ordnung Gottes zu kommen. Wir befehlen diese Gelenke in die Ordnung Gottes zu kommen. Wir befehlen diesen Schmerzen zu weichen. Wir befehlen jeder Bewegungseinschränkung zu weichen. In dem Namen von Jesus. Halleluja. Halleluja, gib den Befehl in Jesu Namen und dann werde kreativ aktiv. Tu etwas mit der Person, handle im Glauben, lass die Person etwas tun, was sie vielleicht so vorher nicht tun konnte. Lass sie etwas bewegen, was sie vielleicht vorher ohne Schmerzen nicht bewegen konnte. Ja, sage okay, beweg dein Knie, beweg deine Wirbelsäule, beug dich einmal mal runter, geh wieder nach oben, geh nach unten. Tu einfach etwas, was vorher nicht ging. Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus, für deine kreative Kraft, Herr. Danke, Herr, dass Metall sich komplett auflöst, Herr. und in Knochensubstanz verwandelt, Herr. Danke, Vater, dass Bandscheiben in die Ordnung Gottes kommen, neue Bandscheiben kreiert werden, neue Wirbel kreiert werden, Herr, in Jesu Namen, in Jesu Namen. Handle im Glauben, handle im Glauben. Tu etwas, was du vorher nicht tun konntest. Beginne jetzt nach der Heilung Ausschau zu halten. Beginne jetzt nach der Heilung Ausschau zu halten. Halleluja. Beginne nach der Heilung Ausschau zu halten. Halleluja. Okay, check das. Wenn es mit dem Ohr ein Problem war, dann schnipst einfach mal an dem Ohr oder sprecht leise oder wie auch immer und check das. Frag die Person, was sich verändert hat. Haltet Ausschau nach der Heilung. Halleluja. Halleluja. Bei den Augen, haltet Ausschau nach der Heilung. Lass die Person etwas lesen oder lass sie in die Ferne schauen. Lass sie einfach etwas tun, was sie vorher nicht tun konnte. Okay? In Jesu Namen. In Jesu Namen. In Jesu Namen. Okay. Okay, jetzt wollen wir beginnen, Jesus die Ehre zu geben für das, was er getan hat. Lass uns beginnen, Jesus die Ehre zu geben für das, was er getan hat. Wer von euch, ihr könnt noch weiter testen, aber wer von euch merkt, dass sich etwas verändert hat im Körper, dass etwas passiert ist, dass ein Wunder passiert ist, dass die Schmerzen, die Bewegungseinschränkungen, die Seheinschränkungen, die Höreinschränkungen oder was auch immer es ist, zumindest 80% zurückgegangen sind. Klatscht einfach mal in die Hände und gebt mal Jesus einen Applaus dafür, okay? Und winkt einfach mal mit der Hand, winkt einfach mal mit der Hand, wenn du merkst, bei dir hat sich etwas definitiv radikal verändert. Lass mal sehen. Einfach all die Hände, wo was passiert ist. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Da hinten 9, 10, 11, 12. Hier auf der Seite 13. Halleluja, danke Jesus. Da überall, überall. Ihr seid immer noch am Testen. Geben wir mal Jesus die Ehre für alles, was schon passiert ist. Danke Jesus. Danke Herr. Danke Herr. Danke Herr. Pass mal auf. Das Zeugnis von Jesus ist der Geist der Weissagung. Das heißt, wenn wir Zeugnisse hören von dem, was Jesus jetzt tut, weil er tut es jetzt, das ist, was Jesus jetzt tut, dann ist darin gleichzeitig wieder die Kraft, weitere Wunder zu bewirken. Weil das Zeugnis von Jesus weissagt neue Wunder, weitere Wunder. Deswegen, wenn du hier bist und es ist so, du hattest irgendeine Einschränkung, da war irgendetwas in deinem Körper, und du kannst jetzt sagen, das Problem ist weg, da ist ein Wunder passiert, das Problem ist weg. Komm einfach ganz schnell nach vorne und erzähl, was passiert ist. Gib einfach Jesus die Ehre. Okay, ich brauche dieses Mikrofon. Halleluja. Kommt einfach ganz schnell nach vorne, ihr dürft einfach hier anstellen. Und einer nach dem anderen erzählt einfach, was passiert ist. Okay, Halleluja. Preist den Herrn. Und ihr anderen hört einfach gut zu und erzählt und nehmt im Geist auf, und während ihr diese Wunder hört, werdet ihr sehen, dass Gott weiter wirkt. Und vielleicht ist es so, bei dir ist vielleicht 50% besser geworden. Und während du das Zeugnis hörst von denen, die hier vorne sind, wo es schon 100% ist, merkst du plötzlich, wow, bei mir geht es weiter und es sind 100%. Manche Sachen kannst du nicht sofort testen. Verstehst du, sei nicht enttäuscht oder traurig, sondern stell dich weiter drauf im Glauben. Jesus hat seine Kraft in dich reingegeben. Manche Sachen brauchen eine Zeit, bis sie sich manifestieren. Aber hör gut zu, was hier schon passiert ist. Lass mal hier hören. Was ist bei dir, meine liebe Schwester, passiert? Erzähl mal. Also bei mir war so ein Wasserknötchen hier an der Schilddrüse und es ist jetzt fast nicht mehr tastbar. Wow. Ja. Da war ein Wasserknötchen. Was ist denn ein Wasserknötchen? Das war ein Knoten, der war mit Wasser gefüllt. Ah, der war mit Wasser gefüllt. Mhm. Okay. Und den konntest du tasten? Mhm. Okay, und jetzt fühl mal. Das ist wesentlich kleiner. Ein kleiner ja. Rest noch, ein aber wesentlich kleiner. Kleiner. Okay, der geht auch noch vollends. Pass mal auf. Oh, Jesus. Puh. Ja, yeah. So, Halleluja. Geh nochmal drauf mit ein. Wie ist es jetzt? Ja, findest du ihn überhaupt noch? Ja, es ist wirklich fast nicht mehr das, mein kleiner Strang, aber ich weiß jetzt nicht, ob das was anderes ist. Ach so, vielleicht ist es gar nicht der Knochen. Preist den Herrn, Amen, auf jeden Fall ist es nicht mehr so wie vorher. Danke, Jesus, Halleluja, danke, Jesus. Was ist bei dir passiert? Ja, ich hatte totale Menschenfurcht. Ich habe mich immer nie getraut, wenn der Herr zu mir gesagt hat, geh hin und sprich und sag dies oder das. Und ich habe mich oft nicht getraut. Aber was ist jetzt passiert bei dir? Weil wir geben gerade hier Zeugnis über kreative Wunder. Naja, ich habe jetzt auch jemanden angesprochen und... Ah, du bist freigesetzt worden von Menschenfurcht. Menschenfurcht und ich bin auch irgendwie verdreht. Ich habe immer, wenn andere fröhlich waren, dann habe ich das Weinen angefangen und alles. Das heißt, Gott hat dich in der Seele berührt. Ja. Preist den Herrn. Super, geben wir Jesus die Ehre. Halleluja. Was ist bei dir passiert? Ich hatte durch Rheuma an meinen Zehen Veränderungen, also die waren gekrümmt. Die Zehen waren gekrümmt? Ja, vor allem hatte ich immer Schmerzen. Und in deinem linken Fuß nur? In beiden. In beiden, okay. Und also die Zehen waren das so Hammerzehen? Waren so Hammerzehen. Nicht alle, aber ein paar. Ein paar, ja. Und jetzt habe ich, also ich hatte immer Schmerzen dran. Ja. Und die Schmerzen sind jetzt weg. Die sind jetzt weg? Und wenn du jetzt abrollst, wie ist es denn? Ist gut, also sie sind noch gekrümmt. Okay, die Schmerzen sind weg? Lauf mal ein bisschen, lauf mal ein bisschen. Halleluja. Danke, Jesus. Amen. Gib mal Jesus die Ehre. Was ist bei dir passiert? Ich hatte im Lendenwirbel totale Probleme. Ich bin nicht mehr aus dem Bett gekommen, nicht mehr von Sofa hoch. Und Lendenwirbel? Ja, Lendenwirbel. Ich musste mich drehen, um aus dem Bett zu kommen. Es war wirklich viel Stress und Schmerzen. Hattest du einen Bandscheibenvorfall, oder? Früher. Aha. Und dann hatte ich mich wieder verrissen, weil ich was verschoben habe. Okay. Und jetzt ist für mich gebetet worden und ich muss sagen, ich konnte mich immer nur so runter und jetzt kann ich wieder so. Wow, wow, Hammer, danke Jesus. Meine Augen, das ist jetzt, sage ich nur nicht hundertprozentig, da war mir so, ich war beim Augenarzt so bunte und so komisch, so ein Druck drauf, ich kann es nicht erklären. Und jetzt? Es ist jetzt viel besser, ich kann jetzt auch ins Licht schauen. Ja. Ja, ich sage 90% ist das jetzt auch besser geworden. Danke, Jesus. Danke, Herr, dass du die 100% komplettierst in Jesu Namen. Ja. Danke, Vater. Ich möchte meinen Herrn auch Amen. Amen. Danke, Jesus. Es ist die Fülle dessen, der alles in allem erfüllt. Was ist bei dir passiert? Ich bin schon das zweite Mal da, vorhin mit dem Herzinfarkt und jetzt. Genau, du warst das Wort Erkenntnis mit dem Herzen, ja? Ja, und was die ist Herzprobleme jetzt passiert? Sind jetzt weg. Und was auch ist weg? Die Herzprobleme und diese Kurzatmigkeit. Hattest du Schmerzen gehabt im Herzen? Und Schmerzen, ja. Und wow, erzähl es nochmal genauer. Was waren deine Symptome, als du hergekommen bist? Du hattest Schmerzen im Herzen? Ja, so eine Herzenge habe ich gehabt. So eine Enge, okay. Und die ist jetzt weg? Das ist weg, ja. Halleluja, Amen. Das war vorher das Wort der Erkenntnis mit dem Herzen. Du hattest einen Herzinfarkt gehabt mal. Das war eine Herzinsuffizienz nach einer Lungenembolie. Ah ja, okay. Mit Herzbeteiligung. Ja, okay. Und jetzt ist komplett frei. Das ist frei. Danke, Jesus. Preis den Herrn. Was ist das noch die Lunge, passiert? Die Lunge ist jetzt frei. Da war auch ein stechender Schmerz ständig. Weil du eine Lungenembolie auch hattest? Ja, genau. Ah, okay. Das ist weg. Und jetzt ist der Schmerz in der Lunge weg. Und wenn du jetzt atmest, wie ist es? Ganz normal. Ganz normal? Ganz normal. Halleluja. Habt ihr das gehört? Das ist der Hammer. Danke, Jesus. Amen. Danke, Jesus. Und auch die Schmerzen in die Beine durch eine Durchblutungsstörung, das ist auch alles weg. Und du hattest Schmerzen in den Beinen auch noch durch hohen Blutdruck oder was? Oder durch Blutungsstörungen. Durch Blutungsstörungen. Und das ist jetzt auch weg. Das kann auch noch vom Herz gekommen sein. Ja. Preis den Herrn. Amen. Ist das nicht wunderbar? Komm, gib mir Jesus die Ehre. Halleluja. Hammer. Das war's? Preis den Herrn. Drei Wunder auf einmal so ungefähr. Halleluja. Ich bin vor 3 oder 4 Monaten die Treppe runtergefallen und du konntest nicht mehr auf den Boden gehen. Halleluja. Ich hatte Schmerzen im Rücken. Es ist weg. Und jetzt ist es weg. Danke, Jesus. Sie ist vor 3 Monaten die Treppe runtergefallen und seither konnte sie sich nicht beugen und hatte Schmerzen. Jetzt ist alles weg. Danke, Jesus. Amen. Halleluja. Preis den Herrn. Ja, du hast ja auch schon einiges erlebt. Ja, ne? Und heute, ich konnte nur noch mit Brille sehen, relativ verschwommen. Aha. Und man hat mir gesagt, ich soll mich einfach dran gewöhnen. Ja. Man kann das nicht mehr rausfinden, was das ist. Hat der Arzt gesagt. Jetzt kann ich mit Brille nicht gucken, aber ohne. Habt ihr das gehört? Sie kann mit Brille nicht mehr lesen, aber ohne Brille. Ja. Was heißt das wohl? Das ist in Ordnung. Wow. Das sag mal, toll. Also du bist wirklich die Absahnerin vom Dienst hier. Du. Ja. Was sie alles an Wundern abgesandt hat. Hier Schmerzen im Handgelenk, Bruch, was war das? Hüften und so weiter. Ja. Halleluja. Und du klatschst jetzt schon immer. Ja, wow, danke, Jesus. Du bist echt eine Wunderfrau. Ja. Weißt du was? Weißt du, was ich für einen Eindruck habe? Ich glaube, du bist nicht nur sehr, sehr gut im Empfangen von Wundern, sondern ich glaube, dass Gott dich auch mächtig gebrauchen wird, um anderen die Hände aufzulegen und sie werden gesund werden. Amen. Möchtest du, dass ich für dich bete da? Halleluja. Komm. Danke, Vater, dass du dieselbe Kraft, die diese Wunder bewirkt hat, jetzt in ihrem Körper, Herr, dass du sie ihr zuteilst und dass du sie beauftragst, Herr, und dass dieselbe Kraft durch ihre Hände fließen wird, wo immer sie hingeht und wo Menschen in ihrem Umfeld krank sind, Nöte haben, ein Wunder brauchen. Danke dir, Herr, dass sie ihre Hände auf sie legen wird und sie werden gesund werden. In Jesu Namen. Amen. Halleluja. Preis den Herrn, was ist bei dir passiert? Hallo Georg, ich bin auch ein Georg. Ich bin auch ein Georg. Ah, du bist auch ein Georg, ach so. Der Drachentöter, genau. Okay. Ich habe mit meinem Druck, so einen Herzen und Druck gehabt und erlebt und das ging mir da gar nicht gut gemerkt. Das hat sich was gelöst, es ist leichter. Ich fühle so richtig Leichtigkeit immer. Ich weiß, dass das auch seelisch ist, ne? Aber ich merke, hier hat sich was gelöst, diese Freiheit. Du hattest Druck auf dem Herzen und der ist jetzt weg. Ja, das ist ziemlich weg und ich merke seine Leichtigkeit. Wow, danke Jesus. Amen. Fühl ihn noch mehr. Jesus. Halleluja. Alles gut, komm her. Was ist bei dir passiert? Also ich habe mit meinem rechten Fuß ziemlich viele Probleme und ziemlich viel OPs schon gehabt und ich habe auch ein Eisen drin, das man nicht mehr entfernen kann und ich habe bitte, was war das? Ein Eisen drin. Also Metall? Metall, ja. Im Fuß? Also im Bereich von da. Im Bein, okay. Und die können das nicht mehr rausmachen, weil es zu kompliziert ist. Ja. Und ich fühle, dass ich die Schrauben nicht mehr fühle unten. Habt ihr es gehört? Erzähl mal genauer. Du hattest also dieses Metallteil. Zeig mir mal, wo das Metallteil war. Bis da runter. Okay. Und wo waren die Schrauben? Da. Und wenn du jetzt da fühlst? Fühlst du nichts mehr. Preis den Herrn. Und jetzt pass auf, das Metallteil hat dich eingeschränkt auch irgendwie. Ja, das tut mir immer weh. Ja. Und wie ist denn jetzt? Bewegst ja, ich fühle mich gut. Fühlst dich gut? Ja. Keine Schmerzen mehr. Beweg's mal ein bisschen. Halleluja. Keine Schmerzen mehr? Nein. Amen. Habt ihr es gehört? Die Ärzte konnten es nicht mehr rausoperieren, weil es zu kompliziert ist. Aber was habe ich gesagt? Wo die Ärzte zum Ende kommen, fängt Jesus erst an. Amen. Sag mal zu deinem Nachbarn, wo die Ärzte zum Ende kommen, fängt Jesus erst an. Halleluja. Preis den Herrn, ich freue mich. Danke, Jesus. Amen. So gut. Oh, gib mir Jesus die Ehre. Halleluja. Danke, Jesus. Wow. Wow, ich kann bald selber nicht mehr stehen hier vorne, nur die Kraft ist so stark. Halleluja. Also ich bin jetzt das erste Mal da. Und herzlich willkommen. Ist komisch? Ja, aber trotzdem ist cool. Aber es ist cool, ja, gut. Aber jedenfalls hat sie für mich gebetet und ich bin Metzgereiverkäuferin und muss immer schwer heben. Und was bist du? Metzgereiverkäuferin. Ich habe Probleme mehr gehabt hinten mit den Bandscheiben und okay. Ich konnte überhaupt nicht mehr runtergehen. Ja. Okay, und jetzt? Ja, guck. Wow, Wahnsinn. Danke Jesus. Ah, das ist irgendwie echt krass. Der Herr will, dass du noch viel Fleisch Amen. Verkaufst. Ja, genau. Preis den Herrn, danke Jesus. Herzlich willkommen. Gott ist gut, Amen. Halleluja. Okay. Was ist bei dir passiert? Ja, ich habe Venenschmerzen gehabt und der Druck ist jetzt weg. Ja? Von den Venen. Sind die Schmerzen weg? Halleluja. Ja, sind danke, weg. Jesus. Danke Jesus. Und die Füße ist jetzt auch besser, ist noch nicht ganz, aber es ist viel besser. Aha. Und ich habe auch noch orthopädische Einlagen drin, vielleicht hängt das damit zusammen, die muss ich weil dann bei ihr war es so, sie hatte wirklich, da waren die durch eine Hüftfehlstellung, ich habe gerade für sie gebetet, und durch die Hüftfehlstellung waren tatsächlich die Beine 3 Zentimeter oder so unterschiedlich lang. Und die sind aber, haben sich aber angeglichen, als ich reingesprochen habe. Ja. Deswegen musst du jetzt wahrscheinlich die Einlagen raustun, genau. Weil sonst fühlt es sich komisch ja, an. Ja, das merke ich nämlich jetzt. Amen, ja, ja, Amen. Amen, das müssen wir machen. Halleluja. Da, ja, das ist wichtig. Okay. Halleluja. Was ist bei dir passiert? Also, wie gesagt, ich hatte ja mit Halswirbelsäule Probleme gehabt. Mir schlafen die Hände ein. Das merke ich vor allem, wenn ich Lobpreis mache und so. Und momentan ist das Kribbeln ist besser. Also, ob es dann wirklich weg ist, sehe ich erst morgen dann. Und ich hatte Kniekehlenschmerzen, weil das halt von der Wirbelsäule aus weggeht. Die sind jetzt auch weg. Die sind jetzt weg. Preis den Herrn, Amen. Ich glaube, Gott macht so eine Art, weißt du, Gott, ich sehe das gerade so, Gott macht so eine Art Generalüberholung bei dir. Halleluja. Weil er will, dass du ihn weiter preist. Und er liebt es, dass du ihn preist. Halleluja. Und ich danke dir, Vater, für deine Generalüberholung, Herr, für diese göttliche Lobpreis. Leitest du auch Lobpreis? Ja. Ah, okay, weil ich dachte gerade, Leid und kommt aus meinem Mund raus. Und ich dachte plötzlich, mein Verstand sagt, ich weiß doch gar nicht, ob sie eine Leiterin ist. Aber. Oh, danke, Herr. Irina, komm mal her, lege mal die Hände auf. Da ist eine neue Salbung, die auf Sie kommt, auch für Lobpreisleitung. Halleluja, danke, Jesus. Danke, Jesus. Oh, Jesus. Doppelte Salbung, Vater. Halleluja, für Sie jetzt in Jesu Namen. Danke, dass es schon morgen durchschlägt, Vater. Ich danke dir für Durchbruch und Durchschlag im Lobpreis. Amen. Halleluja, Vater. Danke, Jesus. Danke für einen neuen Tag. Halleluja. Halleluja. Und Lobpreis, Herr, rund um die Uhr. Ich segne dich in Jesu Namen. Amen. Halleluja. Amen. Amen. Halleluja. Rest it up. Halleluja. Was ist bei dir passiert? Hallo, also ich bin das erste Mal da, aber ich verfolge euch schon seit Jahren über das Internet. Du verfolgst uns schon seit Jahren. Super. Ja, es gibt einige, die verfolgen uns seit Jahren. Es kommt immer darauf an, im Guten oder im Schlechten. Im Guten natürlich. Im Guten, ja, preis dir da. So siehst du auch aus, ja. Und okay. Also es ist, ich denke mal so 50%, ich hatte auch so einen Hammerzeh. Aha. Und hatte auch ziemlich Schmerzen, weil ich vorhin noch so ein bisschen mitgemacht habe. Ja. Je länger ich laufe und das ist momentan ziemlich gut. Also momentan? Es wechselt, es ist einmal gut, okay. Dann kommt es wieder. Okay, und dann aber deswegen ist jetzt wichtig, dass wir uns darauf stellen. Genau. Wenn es jetzt gerade vorher war, dann wurde gebetet gesagt. Und dann ist weggegangen. Das heißt, dann musst du dich jetzt drauf stellen. Genau, deswegen bin ich so auch bleibt. Vor. Deswegen bist du genau. Vor, genau. Amen, okay. Sehr gut. Amen. Preist den Herrn, so ist es und so bleibt es. Danke. Amen, Halleluja. Verfolg uns weiter, okay? Weißt du das? Super, Jesus ist genug, hast du auf dem T-Shirt, ja. Das ist sehr gut. Genau, weißt sagt alles. Also sagt ich habe seit Kindheit, also Hohlkreuz, Skoliose, Gleitwirbel und Wirbel verwachsen. Wow. Und irgendwie hatte ich also in den letzten Jahren totale Schmerzen. Es hat sich alles irgendwie so, wie wenn man sich so vorstellt, so eine Gitarrenseite, die immer auf Hochspannung ist. Oh. Es war immer Spannung, also und die Ärzte konnten mir nicht helfen. Und jetzt vorhin hat es einfach da total einfach was getan, gelockert. Und ich merke einfach, wie sich das alles auflöst hier. Wow. Und das Schmerz im Rücken ist schon weg. Und das hier auf der linken Seite, da ist noch so ein Stechen, aber geht auch noch. Pass auf, das geht jetzt noch gerade. Weil wenn es am Rücken schon weg ist, manchmal, das kann sein, dass es noch Nerven sind. Die brauchen manchmal ein bisschen, bis sie sich zurückgezogen haben, wenn sie den Schmerz noch geleitet haben. Aber jetzt sagen wir in Jesu Namen, oh, Ordnung Gottes da rein. Jesus. Halleluja. Glory. Bist du auch eine Lobpreiserin? Ja. Ja. Amen. Preist den Herrn weiter. Mehr Salbung. Halleluja. Danke, Jesus. Amen. Komm, gib mal Jesus nochmal die Ehre. Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Jesus, für dein Wirken, Herr. Oh, wir lieben dich, Herr. Oh, wir lieben dich so, so, so, so sehr. Oh, wir lieben dich, Jesus. Oh, wir lieben dich, Herr. Halleluja. Halleluja. Halleluja. Oh, danke, Jesus. Danke, Jesus. Preist den Herrn, ihr Lieben. Jetzt, an der Stelle, möchte ich dir die Gelegenheit geben. Pass auf, was wir jetzt zusammen tun, als Leib, der die Fülle dessen ist, der alles in allem erfüllt. Ich möchte die Gelegenheit geben, ein Wundersaatkorn in einen Wunderboden zu säen. Das ist so ein Wunderboden. Ich kann es euch nur sagen, hier in Nürnberg, da ist echt was, da geht echt was. Halleluja. Preist den Herrn. Es ist wirklich Hammer, wie Gott wirkt. Und du hast jetzt die Gelegenheit, ein Saatkorn da hinein zu säen. Pass auf, bevor wir die einmal durchgehen lassen, möchte ich nur kurz was dazu sagen. Ich glaube, dass wir auf heiße Zeiten zugehen, in Deutschland und in Europa. Aber ich glaube Folgendes, und darauf kannst du dich mit mir stellen. Maleachi, Kapitel 3, Vers 18, ist eine spannende Verheißung. Da heißt es nämlich, und ihr werdet wieder den Unterschied sehen zwischen dem Gerechten und dem Ungerechten, zwischen dem, der Gott dient, und dem, der ihm nicht dient. Amen. Und ich glaube ganz stark, dass Gott es auch im Bereich Finanzen sichtbar machen wird. Ist sowieso in jedem Bereich, ist ganz klar. Ne? Ich meine, wenn Kranke gesund werden, das passiert bei Ungläubigen normalerweise nicht. Ja? Also jedenfalls nicht übernatürlich. Aber ich glaube, dass Gott auch im Bereich Finanzen wieder sichtbar machen möchte, den Unterschied zwischen dem, der ihm dient, und zwischen dem, der ihm nicht dient. Die entscheidende Frage ist, in welches Wirtschaftssystem bist du angeschlossen? Frag mal deinen Nachbarn, an welches Wirtschaftssystem bist du angeschlossen? Also, du magst im Natürlichen Dinge tun mit deinen Finanzen, was weiß ich, du kaufst ein Haus oder du kaufst Aktien oder was auch immer, oder du legst irgendwas auf dem Sparkonto an oder so irgendwas. Und das ist das natürliche Wirtschaftssystem. Und ich sag dir was, das natürliche Wirtschaftssystem ist nicht per se schlecht und du kannst es nutzen und ist alles gut, so wie der Heilige Geist dich leitet, aber es ist das natürliche Wirtschaftssystem. Menschen, die nur im natürlichen Wirtschaftssystem angeschlossen sind, werden in der kommenden Zeit vielleicht Probleme kriegen. Deswegen ist wichtig, dass du deine Einlagen nicht nur im natürlichen Wirtschaftssystem hast, sondern im Wirtschaftssystem Gottes. Weil Gottes Wirtschaftssystem ist ein anderes als das der Welt. Gottes Gerechtigkeit ist eine andere. Ja, stell dir mal vor, was hat Gott dem Volk Israel gesagt, bevor sie aus Ägypten ausgezogen sind? Er hat zu ihnen gesagt, hey, bevor ihr auszieht, sagt den Ägyptern, dass sie euch alles Gold und alles Silber, das sie haben, mit auf die Reise geben. Umsonst. Ja? Einfach so. Und sie haben das den Ägyptern gesagt. Und ich meine, die Ägypter waren ja nicht unbedingt ihre Oberfreunde oder so. Ja? Also wissen wir da aus der Geschichte, sie waren ja Sklaven in Ägypten. Aber sie haben zu den Ägyptern gesagt, hey, gebt uns all euer Gold, all euer Silber, wenn wir jetzt ausziehen, wir brauchen das. Und wisst ihr was? Die Ägypter haben das gemacht. Steht in der Bibel. Die haben das einfach gemacht. Das heißt, es fand ein Transfer statt von Reichtum von Ägypten zu Israel. Wofür steht es geistlich? Ägypten steht für die Welt. Amen. Israel steht für das Volk Gottes. Das heißt, ich glaube daran, bevor Jesus wiederkommen wird, werden wir das nochmal in einer ganz anderen Dimension erleben, dass es einen Reichtumstransfer gibt, tatsächlich von der Welt in die Gemeinde. Amen. Jesaja 60 sagt, dass der Reichtum der Nationen dorthin fließt, wo die Herrlichkeit Gottes ist. Ich glaube daran. Was ist entscheidend? Entscheidend ist, dass du, auf Englisch würde man sagen, dass du plugged in bist. Also, dass du eingesteckt bist. Amen. Dass du verbunden bist mit dem göttlichen System. Wie kannst du dich verbinden mit dem göttlichen System? Ja, ganz einfach, indem du dich im Geist mit Jesus verbindest und indem du gleichzeitig bewusst ihm deine Finanzen gibst. Und damit meine ich jetzt nicht, dass du alles verkaufen musst und alles ins Reich Gottes geben musst, sondern du gibst ihm die Kontrolle über deine Finanzen. Amen. Und wenn du das getan hast, stellst du ihn über deine Finanzen an erste Stelle. Ja? Und Matthäus 6,33 sagt, trachte zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit und alles andere wird euch hinzugegeben werden. Das heißt, er, der El Shaddai ist, der Allmächtige, der Allversorger, Yahweh Jireh, der Herr, dein Versorger, wird dir alles geben, was du brauchst zur gegebenen Zeit. Und wenn es notwendig ist, wird er Geld übernatürlich kreieren. Davon habe ich vorher noch gar nichts erzählt, da haben wir nämlich auch schon einige Wunder erlebt. Jetzt erst vor kurzem hat mir eine unserer Glory House Leiterin eine Mail geschrieben und hat gesagt, ich habe einer Frau aus unserem Glory House habe ich ein Buch ausgeliehen gehabt und das hatte sie ein Jahr behalten und nach dem ein Jahr hat sie gesagt, ich gebe es dir zurück und dann hat sie zu ihr gesagt, bevor du es zurückgibst, blätter noch einmal durch das Buch durch. Sie hatte einfach den Eindruck, ich soll dir sagen, blätter noch einmal durch das Buch durch. Die Frau blättert durch das Buch durch und aus dem Buch fällt ein 100-Euro-Schein. Das ist der Hammer. Verstehst du? Also Gott kann sogar Geld kreieren, im Extremfall. Ja. Was heißt im Extremfall? So extrem ist es auch wieder nicht. Ne? Ich meine, wenn er Metall auflösen kann, kann er auch Geld kreieren. Also, verstehst du? Aber weißt du, es ist wichtig, dass wir angeschlossen sind am himmlischen Finanzsystem. Dass unsere Finanzen Gott gehören, dass er der Herr ist. Also lass uns mal Folgendes machen. Wir wollen den Heiligen Geist jetzt gleich fragen, was wir säen sollen in dieses Saatopfer. Aber bevor wir das tun, möchte ich dir einfach die Gelegenheit geben, ganz bewusst Gott deine Finanzen zu geben. Ganz bewusst. Wenn du das möchtest, nur wenn du es möchtest, wenn du es nicht möchtest, ist es okay. Aber wenn du es möchtest, dann sprich mir einfach folgendes Gebet nach. Sag einfach, Vater, in dem Namen Jesus, danke ich dir für all die Finanzen, die du mir anvertraut hast. Für all die Versorgung, die ich bereits erlebt habe. Für jeden Euro, den ich habe. Für jeden materiellen Besitz, den ich habe. Heute entscheide ich mich ganz neu, dir all meinen Besitz zu geben. Ich bekenne mit meinem Herzen, du sollst der Herr sein über meine Finanzen. Ich möchte verbunden sein mit dir als meinem Versorger. Nicht mit der Welt, sondern mit dir. Und ich danke dir, dass du mich genau führst und leitest, was ich mit meinem Geld machen soll. Was von meinem Geld für mich persönlich zum Verbrauch ist. Und was von meinem Geld Saatkorn ist. Weil dein Wort sagt, du gibst Brot dem Essenden und Saatkorn dem Sämann. Danke, dass du mich heute unterscheiden lässt, was das Saatkorn ist, das ich jetzt säen darf. In Jesu Namen. Amen. Amen. Und jetzt auf dieser Basis darfst du jetzt den Heiligen Geist fragen, was ist das Saatkorn, das Wundersaatkorn, das ich in einen Wunderboden säen darf, heute Nachmittag, einfach als ein Zeichen dafür vor der sichtbaren und unsichtbaren Welt, dass du eingesteckt bist sozusagen, angedockt bist am himmlischen Finanzsystem. Ja, einfach als dein Zeichen heute Nachmittag, das säst du, das tust du, was er dir sagt, das tust du. Ja, das hat Maria zu den Leuten in Kana gesagt, er hat gesagt, was Jesus euch sagt, das tut. Und deswegen, was er dir sagt, das tust du.